das Vergnügen ist, zu spielen. Was du sagst, ändert nichts daran. Ich teile eure Gier nicht. Die einzige Karte, die ich brauche, ist das Pik Ass. Das Pik Ass. Sonntagabend, 18 Uhr. Die Weltraumaffen sind da. Schönen guten Tag, hallo. Was ist da los? Haben wir denn jetzt auch Ton? Ja, Ton ist da. Ja, im Chat wurde gemeckert, aber okay. Zur Güte meines Gottes Freiheit haben wir uns zusammen versammelt, um vor dem digitalen Lagerfeuer uns den News zu frönen dieser Woche. Hallo, ich bin der Abel. Ihr kennt mich von Folgen wie damals, als der Kulturmarxismus anfing oder Kulturmarxismus 9000. Hallo. Hallo, Abel. Hast du uns ein Buch mitgebracht? Ja, so wie immer. Miete pro Kopf. Nein, Quatsch. Memes to Movement. How the World's Most Viral Media is Changing Social Media. Protest and Power. Das ist ein Buch über Internetkultur von einer An Xiao Mina geschrieben. Hat ein bisschen einen progressiven Bias. Vielleicht bin ich da auch zu empfindlich mittlerweile selber, was progressive Ideen angeht, aber wenn so ein Hashtag vorgestellt hat, der irgendwie viral gegangen ist, der aus der rechten Ecke kam, war so, oh mein Gott, rechtes Gedankengut, und bei Progressiven hat sie irgendwie das alles so abgefeiert. Zum Beispiel Dismantling the Racist Power Structure Our Society Strives On, also ja, halt Critical Race Theory kam sogar auch in dem Buch vor, also findet man überall dieses Meme. Allerdings ist sie ganz gut aufs Internet von Uganda, von China, von USA, Spanien eingegangen. Und das Buch war sehr angenehm zu lesen, obwohl der Autor ein Bias Richtung Progressivismus hatte. Also kann ich nicht. Meme ist aus Uganda? Was ist das denn? Spain is not Uganda, hat einer geschrieben, und dann ging es hin und her, und dann haben sich ein paar Uganda. Menschen aus Uganda halt mokiert, weil einer in Spanien geschrieben hat, Spain is not Uganda, es war ein Politiker, und dann Uganda is not Spain war dann die Antwort, und dann haben sie sich so ausgetauscht, weil ja, also ja. Interessant. Where's the Queen? Was für eine Halbwertszeit hat denn so ein Buch? Wenn eigentlich geht es ja da um relativ aktuelle Sachen, oder? Ja, also out? Also in zwei Jahren oder so brauchst du es eigentlich auch nicht mehr unbedingt lesen. Okay, also, das ist ganz so schnell, ja. Ja, vielleicht macht sie dann so eine Serie draus, dass du immer eine aktualisierte Version kriegst. Also. Neue Memes, jawohl. Und ja, guck mal, Ingrid Brodnik verdient damit ihr Brot. Nick. Ja. Und sie warnt halt auch über die Cyberbalkanisierung. Also das ist auch ein großes Theme in dem Buch. Also. Okay. Ja. Cyberbalkanisierung, googlitch.com und oder wie darf ich mir das vorstellen, dass das zersplittert in einzelne. Ja, dass du halt ganz viele kleine Taschen hast im Internet sozusagen von Leuten, die sich zusammenfinden unter bestimmten Memes, und dass du dann eine Balkanisierung hast, weil manche Leute nur auf Twitter sind, manche nur auf Facebook. Man hat wortwörtlich Charakterunterschiede zwischen Menschen auf Facebook und Twitter. Also, und so teilt sich dann das Internet so ein bisschen auch untereinander auf. Also, ja. Na, habt ihr es, ich hab's gesagt, Twitter-Menschen haben andere Charaktere. Ja, nun zum wirklichen Leben. Die Frau Bär ist das. Die Frau Bär vom Verfassungsgericht hatten wir schon lange nicht mehr hier. Wir hatten aber vor ein paar Jahren mal so einen Vortrag von ihr, wo sie da viel von den Basics geredet hat. Friede sei mit den Basics, ist das, glaube ich, auch. Also unser Video, ja, dafür, genau. Nicht ihr Vortrag. Und die Dame ist ja... Die Dame ist ja Richterin am Bundesverfassungsgericht und zwar vorgeschlagen von den Grünen. Und was die Dame halt auch ist, ist eine Radikalfeministin, wie sie selber auch sagt, denn ich war, wie vielleicht der eine oder andere bei Twitter mitbekommen hat, am Montag, vergangenen Montag,

Ja, sie hat ja auch eine Autorität mit ihrer Stelle, mit ihrer Position und so, ne? Also ja, aber ich finde, du verlierst deine Autorität, wenn du sagst, Postmodernismus ist klasse. Weil es einfach Humbug ist. Ja, und vor allem, also ich sagte auch, so wenig fachlichen Input oder Output da eben produziert, ne? Ich meine, weißt du, ganz im Kern, im Herzen ist Postmodernismus schon punkig. Aber halt wirklich so wie so ein Straßenpunk. Nichts ist wichtig, lass einen saufen gehen. Weißt du, das ist Postmodernismus. Eine Hausbesitzer-Szene, ja. Ja, also so im Herzen denke ich immer an Punks. Also wenn ich postmoderne Literatur lese, also philosophische Texte über Postmodernismus, fühlt es sich immer an, wie wenn ein intellektueller Nervenzusammenbruch bekommt. Also so liest sich das. Also so. Ja, nur ist im Zweifel eben rücksichtslos oder so, ne? Mindestens ja. Ja, aber das war auf jeden Fall unser wöchentliches. Es ist alles so schlimm in Amerika mit den SJWs. Ja, allerdings. Also bei uns sitzt im Verfassungsgericht, dort hat man nur laute Flame Wars. Also. Das war von Mammon, glaube ich. Ja, das ist ja, boah, das ist eine Liste, in der geführt wird, also Chart der Woche hieß das. Wie viele Männer auf 100 Frauen kommen, die jeweils dies oder das machen oder haben oder tun? Das müssen wir natürlich jetzt zum Beispiel mal lesen können, weil in so einem Kopf habe ich das auch nicht mehr. Ja, das ein bisschen größer machen könnte oder so. Geht ja schon gut los. Also kann das nicht lesen, ja. Also für 100 Frauen, die einen, ich weiß jetzt nicht, was AP Honors Course ist. Ah, ja. In Art and Music machen das nur 54 Männer. Ja. Okay. Ja, ich finde halt, also ein Ehrenkurs in Art und Musik ist halt der Ausdruck von, ich habe genügend Geld von meiner Familie, dass ich halt Humbug studieren kann. Und ich liebe Musik und ich liebe Kunst. So. Ich finde es geil, wenn jemand sagt, ich will Maler werden so oder ich mache Musik oder so. Ich finde es geil. Das ist nicht bös gemeint, aber in normalen Familien will man, dass der Sohn oder die Tochter Ingenieur wird, damit sie gut Geld verdienen. Aber schon krass, also wenn dann die härteren Sachen kommen, wie wer an Schulen ist oder wer einen Bachelor oder einen Master macht und da halt ein Viertel der Männer hinten runterfallen. Doktor Degree, 10% weniger. Ja, da kommen ja auch die andere Richtung noch, ne? Ja, aber bei Homeland sind die Männer stärker vertreten. Also das auch, repeat, aus Schulen ausgeschlossen wird. Also mit der Homeless. Sterben zwischen 15 und 24, ja, ja. ADHD. Ausgeschlossen, 240, 200. Das sind die schlimmeren Zahlen auf jeden Fall in Federal Prison. Ages 15 to 19 who commit suicide. Kinder, die sich umbringen. 3x mehr Männer als Frauen. Ja. Und es wird noch besser. Ages to 20 to 29, 450 Männer, die sich umbringen auf 100 Frauen. Und 20 bis 29 Leute, die umgebracht werden, weil wir ja immer so viel über Gewalt an Frauen hören. 648 Männer für 100 Frauen. Schon krass. Oh, who die on the job? 1294 Männer für 100 Frauen. In a federal prison. 1333 Männer für 100 Frauen. Ja, gehen die Zahlen der Frauen, die auf dem Job sterben, in die Promille sozusagen, ne? Wenn die Männer gehalten wird. Ja. Ja, aber Frauen am härtesten von diesen Zahlen betroffen, wissen wir ja. Genau. Ja, Frau Künast hat im zweiten Anlauf nochmal einen Sieg davon getragen. Allerdings ist ja nicht da nur in sich gegangen, oder? Naja, wird ja nicht der gleiche gewesen sein. Aber das ist auch noch nicht rechtskräftig. Ja. Also es könnte sein, dass sich das noch wieder in eine andere Richtung dann bewegt. Aber auf jeden Fall hat sie jetzt da bei einem neuen Antrag hat jetzt da jemand entschieden, dass in 6 Fällen war es, glaube ich, von diesen Beleidigungen, das doch zu weit gegangen sein soll und dass sie deswegen da jetzt das Recht hätte, die Daten von den Leuten da jetzt, also die Identität feststellen zu lassen, dass sie dann da weiter gegen die vorgehen kann. Ja. Wenigstens haben die hier nicht gesagt geurteilt, sondern halt eben, wie war es, entschieden oder so. Das war ja nur so ein Antrag, kein kein Urteil. Ja, dem mündlichen Urteil folgt ja sowieso noch das Schriftliche oder so normalerweise, ne? Ja, es muss doch wohl einen Anschlag gegeben haben. Den habe ich auch nicht so richtig mitgekriegt. Und dann hat sich eine Gruppe bekannt, die sich irgendwie, boah, feministische, habe ich vergessen, nannte. Ja, die bekennen sich dazu. Keiner sagt was darüber. Ja, keiner hört bekennt was auch bei links unten in die Medien natürlich feministische autonome Zelle. Ja. Und man prüft, ob das wohl stimmen kann, noch angeblich. Ja, also ich glaube denen das schon, wenn die da irgendwie mit lila Farbe rumgeschmiert haben und so und das bei links unten in die Media verbreitet haben, dass sie es gemacht haben. Ja. 40.000 Euro Schaden oder so. Warte mal, das war, weil das Antifeministen sind? Mhm. Ja, haben die gemeint, dass diese... Ja, die überregionalen antifeministischen Akteur, antifeministische Institutionen, macht sie platt, seid ihr noch ganz dicht? Geil, ne? Ich meine... Macht sie platt? Antifeministische Institutionen, ihr seid doch krank, sagt ihr doch. Man muss dazu sagen, dass das Auto halt zu so einer Freikirche... Ja, ist mir doch scheißegal. Sozialwerk geht und in Tübingen haben sie halt massive Drogenprobleme und die gehen dann halt auf die Straße und versuchen an die Hotspots zu gehen, wo halt die Leute am Arsch sind. Also, klingt total antifeministisch. Ja. Ja, aber das, du kannst doch nicht, verstehen diese Kinder nicht, dass das eine Eskalation ist, die überhaupt nicht dem Grund angemessen ist. Ja, das Bild an, ja. Das ist schon. Ja, auch wenn ich sehe, die haben dann die Gebetsräume von denen noch beschmiert und 40.000 Euro Sachschaden. Ist das eine adäquate Antwort darauf, dass jemand sagt, ich finde euren Kram, den ihr da macht, nicht so gut? Was, wenn jetzt die evangelikalen Christen anfangen, Feministinnen auf der Straße irgendwie anzugreifen? Deswegen, versteht ihr nicht? Gewalt erzeugt Gegengewalt. Hat man euch das nicht erklärt? Ach, Mann, ey. Ja, aber trotzdem, ich musste lachen, als ich den Titel gesehen habe. Ich, keine Ahnung, feministischer Anschlag. Ich, keine Ahnung. So, Leute, kommt schon. Ernsthaft? Tja, ich würde jetzt gerne auch über die Überschrift lachen, aber Kampf gegen den digitalen Frauenhass. Ja, da wird angeblich viel zu wenig gegen gemacht und ich glaube, da war auch, hatte ich glaube ich mitgebracht, das war nämlich auch der letzte Absatz, war glaube ich besonders interessant, weil da nochmal die Meinung geäußert wurde, dass das eben ganz schlimm ist in Deutschland. Also es würde eben teilweise abgewiegelt und so weiter von verschiedenen Politikern, aber ja, in der Rechtswissenschaft erheblich an Wissen über digitale Gewalt fehlt. Das ist, sagt die Präsidentin des Deutschen Juristinnenbunds, natürlich Frau Wersig, genau. Die Drohung mit sexueller Gewalt wird ausgeblendet, heißt es. Ich weiß gar nicht, wer droht denn wem mit sexueller Gewalt wo? Das ist doch totaler Blödsinn. Das ist vor allem, so wenn ihr das doch schon ausgeblendet habt, dann sieht es doch keiner mehr. Das war alles okay. Ich drohe immer nur den Müttern von irgendjemand. Ja, und das Justizministerium weist die Kritik zurück. Das Phänomen digitaler Gewalt gegen Frauen nimmt zu. Wir haben das auf dem Schirm, behaupten sie. Mhm. Ja. Ich glaube euch doch schon, eure komischen Behauptungen. Das sind irgendwie Hingespinste, ne? Halt digitale Gewalt, ich verstehe es immer noch nicht. Digitale Gewalt. Es will nicht in meinen Kopf. Yeah. 0, 1, 1. Oh! Null. Ja, aber dann Pop-up, vor dem du dich erschreckst oder so. Nee, das aber es gibt keine digitale oder virtuelle Gewalt. Nochmal für die Leute, die, also diese ganzen, mir tun Worte weh, das kann nicht sein. Und wenn wirklich jemand bedroht wird oder Beleidigung ist beleidigt wird, dann ist das eine Bedrohung oder eine Beleidigung. Das ist scheißegal, ob das digital oder analog ist, dagegen kannst du vorgehen. Aber diese digitale Gewalt, die virtuelle Gewalt, die Hassrede, all diese Gummiwörter, die gehen mir so auf den Sack. Ich finde aber, dass hier die vom Ministerium doch ein bisschen, wie soll man sagen, so langsam zu durchblicken lassen, dass ihnen das auch langsam ein bisschen auf den Senkel geht, indem sie halt erwähnen, dass es keinen Unterschied gibt zwischen männlichen und weiblichen Opfern. Also ja, es macht so den Eindruck, als fühlen sie sich genötigt, darauf hinzuweisen. Und ja, eigentlich muss man das nicht, aber wenn das Gegenüber so dusselig ist und so dusseliges Zeug erzählt, dann muss man das eben vielleicht doch, ne? Also, ist nur ein kleiner Hinweis. Indiz. Wir haben uns ein Gespräch. Und man kann all diesen angeblichen Hass und die digitale Gewalt mit ein bisschen Nachdenken und Formulierung auch wasserdicht machen, wenn man unbedingt schlechte Laune verbreiten will. Dann fasst man die Beleidigung in eine Frage oder ähnliches. Ich meine, was glauben die erreichen zu können? Ja, genau, die Leute haben an den Grenzen lang zu schreiben oder so. Ja. Natürlich machen sie ja jetzt schon. Ja. Oh. Yay, Netz.dg. Ja, habe ich jetzt, glaube ich, nicht mitgebracht, aber ich habe auch was davon gelesen, dass es da langsam Kontra gibt. Speziell was diese Sache mit den Passwörtern angeht, die ist auch bei einigen und bei der FDP. Das kommt gleich noch. Vielleicht war das von Abel, ist der gar nicht da? Kann sein. Ja. Okay, dann überspringen wir das mal kurz. Der ist kurz AFK, ja, das habe ich gerade gesehen. Achso, ja gut, das passt eigentlich dazu. Ja gut, dann mache ich meins zuerst. das hier ist eine Drucksache aus dem Bundestag. Und was wir hier sehen, ist eine Gesprächsrunde aus dem Expertenkreis Antisemitismus. Mit dabei unter anderem die Frau K. Hane von der Amalia-Antonio-Stiftung. So, und jetzt schlagen wir den Bogen zum heutigen Tag. Und auch einer der Gründe, warum, also sind einige Gründe zusammengekommen, warum wir heute eine Stunde später anfangen. Ich war nämlich heute den halben Tag unterwegs und zwar war ich beim Neujahrsempfang von der FDP in Hannover und da gab es einen Gastredner, den Herrn Michael Fürst. Und dieser Herr Fürst ist der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Hannover und auch gleichzeitig Präsident des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Niedersachsen. Und er hatte da einen Vortrag gehalten über, ja, nach Halle, wie ist jetzt irgendwie die Lage für die Juden in Deutschland. Und diesen Vortrag, den er da gehalten hat, den fand ich sehr gut. Also, und das Beste eigentlich an der Sache, was er gesagt hat, ist, er hat sich sehr aufgeregt über die sogenannten Experten für Antisemitismus, warum wir jetzt dieses Ding da eingeblendet haben. Und da hat er so einen Vorfall geschildert, wo ein, ich glaube, Bischof aus, auf jeden Fall aus einer Stadt in Israel, ich weiß jetzt nicht mehr genau aus welcher, also, und der kam wohl letztens nach Hannover und wurde behandelt, weil in dem Gebäude, in dem er wohnt, da gab es nebenan eine Maßnahme zur Insektenbekämpfung und da hatten die irgendwie mit dem Gift da irgendwie Mist gebaut und er hat da irgendwie was von abgekommen und musste dann halt behandelt werden und ist dann letzten Endes in Hannover an der Medizinischen Hochschule gelandet. Und das hat dann irgendwelche Experten für Antisemitismus dazu gebracht, irgendwie auszugraben, dass dieser Bischof irgendwie sich halt in verschiedenen Punkten kritisch zu israelischer Politik und zu den Palästinensern geäußert hat, in ja völlig harmloser Manier und auch nicht schwerpunktmäßig oder so, nur halt an bestimmten Bereichen hat er halt gemeint, dies finde ich nicht so gut und das finde ich nicht so gut. Und da wurde dann folgender Zusammenhang konstruiert und jetzt pass auf, denn das ist wirklich wahnsinnig. Die Leute haben gemeint, dass, weil er ja da dieses Schädlingsbekämpfungsmittel abbekommen hat, das ist ja ein bekannter antisemitischer Erzählungsweise irgendwie wäre, dass man sagt, irgendwie die Brunnen werden vergiftet und so weiter und so fort. Und deswegen, deswegen ist das irgendwie Antisemitismus. Und das hat also der Herr Fürst als krank bezeichnet, diese Herleitungsweise, dass man irgendwie den Leuten das da irgendwie probiert da irgendwelche Zusammenhänge aufzubauen, die halt eben objektiv überhaupt nicht existieren. Also er hat auch darauf hingewiesen, dass es umgekehrt diese Verschwörungstheorien da wohl auch gegeben haben soll, also dass irgendwelche Leute gemeint hätten, dass jetzt irgendwie er da vergiftet wurde von irgendwem zu irgendwelchen Zielen oder so. Ich krieg's nicht mehr genau zusammen, aber auf jeden Fall, also die Spinnerei war da quasi bei den Rechtsextremen auch irgendwie vorhanden zu diesem zu diesem Unfall da mit dem Schädlingsmittel. Und ja, auf jeden Fall hat er halt da die als Konsequenz daraus hat auch gezogen, dass dieser Verband, wo er der Präsident von ist, dass die sich jetzt aus diesem Kreis der Experten da auch zurückziehen werden, hat er gemeint. Weil das kann halt nicht irgendwie so ein Zweck der Sache sein, da irgendwie auf Teufel komm raus irgendwelche Dinge zu konstruieren, um dann die Leute da irgendwie als Antisemiten zu bezeichnen. Und das fand ich halt ziemlich gut, weil wir ja mit gerade so Annette Kahane und diesen Dingen, ne, wo ja auch gerne mal diese Karte gezogen wird, von wegen so, ja, die Leute mögen die jetzt nur nicht, weil sie eine Jüdin ist oder so, dass das mal kritisiert wurde und dann noch von so einem hochrangigen Mitglied, also er hat gemeint, diese jüdische Gemeinde in Hannover wäre wohl die fünftgrößte in Deutschland, also nicht gerade klein, und er hat auch ziemlich viel halt erzählt über die Geschichte des Judentums nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland, die auch ziemlich interessant ist mit den Flüchtlingen aus Russland, die dann irgendwie dazugekommen sind und so. Ja. Und da hat er übrigens auch gemeint, dass es in der DDR kaum Juden gegeben hätte. Aber die Frau Kahane, die war ja eine von denen. Weil wohl das mit den Flüchtlingen aus Russland irgendwie so gelaufen war, dass die Regierung da in der DDR gesagt hat, ja, wir nehmen da jetzt ein paar, und dass sich diese Leute dann wohl ziemlich bald dann in den Westen verabschiedet hätten, hat er gemeint, weil es halt in der DDR keine gab. Oder sehr wenige nur. Ja. Fand ich auf jeden Fall gut, das mal so zu hören von denen. Hat auch einen großen Applaus gekriegt, auf jeden Fall. Die Aussage, dass man sich dann da zurückgezogen hat aus diesem Expertengremium für Antisemitismus. Das kann halt auch nicht sein, wenn es in Hexenjahr so ausartet. Also. Es ist nur dumm, dass das Expertengremium mit weniger Experten bestückt ist, ne? Naja. Ja, ich hoffe, also es haben ja genug Politiker gehört, da waren ja genug anwesend, ne? Also jetzt zwar nur von der FDP, aber das ist schon viel wert, denke ich mal. Je mehr von solchen Leuten, die solche Dinge dann irgendwie mal auch auf den Tisch kriegen zum Entscheiden, man mit solchen Sachen erreicht, desto besser, ne? Also, weil dann wird sowas halt auch entthront. Also diese ganzen Amadeo Antonius und so, die leben ja nur davon, dass sie ein gewissen gutes Ansehen haben, und zwar nicht in der breiten Bevölkerung oder so. Die meisten Leute haben ja sowas nie gehört. Aber halt bei den Leuten, auf die es halt ankommt, ne? Also irgendwelchen Renate Künast oder irgendwelchen CDU-Leuten oder irgendwelchen SPD-Leuten, solchen Leuten halt, ne, die sowas im Zweifelsfall dann halt entscheiden, wer dann da irgendwie die Fördermittel bekommt oder so. Oder wer dann halt eingeladen wird, um sich da irgendwie zu äußern zu irgendwelchen Dingen. Ja. Nach dem Mord an Walter Lübcke und dem Attentat von Halle hat die Bundesregierung ein Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität angekündigt. Die Amadeo-Antonio-Stiftung begrüßt, dass damit endlich ein stärkerer Fokus auf die tödliche Gefahr des Rechtsextremismus in Deutschland gelegt wird. Teil des Maßnahmenpakets ist auch die Erneuerung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes, die der stärkeren Bekämpfung von Online-Hasskriminalität dienen soll. Die geplanten Erneuerungen gehen jedoch am Kern des Problems vorbei und stellen für die Betroffenen keinerlei Verbesserungen in Aussicht. Ja, es wird hin und her kritisiert, und im Endeffekt steht ganz unten, die Lösung liegt vor allem an der gesellschaftlichen Bearbeitung des Problems, ergo Amadeo-Antonio-Stiftung mehr Geld. Das wird im Grunde gefordert. Und dieses Netzwerkdurchsetzungsgesetz geht nicht so weit. Also Flucht ins Privatrecht haben sie genannt. Ja. Ja, aber ich höre diesmal gar nicht so den Widerstand dagegen. Also so bei den letzten, also beim letzten DG, bei Artikel 13 und so waren die Leute lauter. Jetzt müsste jemand klagen wahrscheinlich dagegen, ne? Gegen diese Flucht in das Privatrecht. Sie ja berechtigt ist Kritik. Ja, sie gehen auch darauf ein, dass die unrechtmäßige Speicherung persönlicher Daten von mindestens 500.000 Menschen zu Jahr befürchten ist. Und der neue Entwurf löst das bekannte Problem nicht und man muss an die Wurzel gehen. Also, ja. Die Wurzel. Hashtag die Wurzel. Die Wurzel. Oder besser gesagt, radikal eben. Dollar die Wurzel, ja genau, radikal die Wurzel. Dollar die Wurzel, also quasi Variablenname, die Wurzel, wo wir dann für einsetzen können, was wir wollen wahrscheinlich. Ja, dieses hier war das, was Mammon gerade gemeint hat, dass sich da auch jetzt bei der SPD Widerstand auftut und der kommt wohl größtenteils von dem Herrn, wie heißt der, Kälber oder Kerber? Ich habe schon vergessen, aber den hatten wir ja auch schon dabei. Das war ja quasi der Vater des NetzDG. Kälber war es genau. Okay. Der Kälber. Weil der ist ja auch Bundesdatenschutzbeauftragter jetzt mittlerweile. Und ja, sieht hier gravierende Eingriffe in Grundrechte im Zusammenhang mit dem Referentenentwurf, der ja im Endeffekt vom SPD geführt ist. Also Herr Kälber ist SPD und ja, SPD-geführtes Ministerium macht einen Vorschlag. Herr Kälber, SPD, bin jetzt nicht so gut. Naja, das sagt jetzt wahrscheinlich der Durchschnittspolitiker, ja, der Datenschutzbeauftragte, der hat immer was zu kacken, ne? Aber gut, da schauen wir mal, wie weit das dann geht. Mit dem Ding, mit den Passwörtern haben sie sich natürlich ein Ei geschossen. Aber auch ansonsten ist das Gesetz ja nicht übrigens ja, schön. Immer. Ja, und nicht nur bei uns, sondern auch in anderen Ländern scheint das jetzt ins Rollen zu kommen. Wir haben hier einen Artikel, einen Post von jemandem, der auf Kotaku in Action auf Reddit unterwegs ist, ein französischer Landsmann und eine französische Landsfrau. Und derjenige legt da, dass es in Frankreich jetzt das AVIA-Gesetz geben wird, das sich verdammt ähnlich anhört, was zum NetzDG. Das ist ein Law Against Online Hate, also ein Gesetz gegen Online-Hass. Jetzt in den nächsten 2 Monaten sieht es so aus, als ob das durchs Parlament geht. Das Gesetz wird die Plattformen dazu verpflichten, jeden strafbaren Content innerhalb von 24 Stunden verschwinden zu lassen. Eine Stunde in den Fällen von Kinderpornografie oder Terrorismus-Propaganda. Strafen sonst bis zu 1,25 Millionen Euro. Anscheinend gibt es keine extra Regelungen für kleinere Foren in dem Gesetz. Also nicht wie bei uns. Außerdem müssen die Plattformen diesen entfernten Inhalt für ein Jahr aufbewahren, damit die Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen können. Die Definition von Online-Hate ist ziemlich umfassend. Harassment, Verharmlosung von Verbrechen, Verneinen von Verbrechen gegen die Menschheit, rassistischer oder sexistischer Hate Speech oder. Ja, aber genau wie bei uns werden dann die Plattformen verantwortlich gemacht, ne? Und nicht die einzelnen User. Sieht so aus, ja. Also, ne, ich denke, du kannst. Ne, die Plattformen werden dafür verantwortlich gemacht, dass die Daten rüberkommen, damit du bestraft werden kannst. Aber racial or sexist hate speech ist auch wieder so ein Gummiwort, wie sie es hier schreiben. Ich, wie gesagt, das kommt aus dem Französischen, ich weiß nicht genau. Und dann kommen noch Sachen wie infringement to dignity, also Angriffe auf die Würde und gewalttätige oder ja, violent messages, gewalttätige Nachrichten. Oder im Französischen ist es eher Nachrichten mit einem gewalttätigen Charakter. Hm. Und eine lange Liste weiterer Dinge. Sowas wie geh sterben, ja. Genau. Oh Mann. Ja, aber das führt doch nur dazu, dass sich die Leute verklausulierter ausdrücken. Das ja, habe ich ja vorhin schon gesagt. Aber, aber ja, trotzdem ist es doch ein Druck, der ausgeübt wird. Ist ja nur, ich habe das auch nur gebracht, weil ich das interessant finde, dass das so ein bisschen auch unter unserem Radar bisher geflogen ist, dass Frankreich sowas auch machen will. Ja, siehst du doch aber schon, dass viele Länder das nachmachen würden. Das ist Ja, das schon, wirklich aber schlimm. Frankreich ist ja nun mal schon unser Nachbar und irgendwie ein wichtiger Player in Das machen nur Europa. die Länder nach, die nicht selbst schon weiter sind, wahrscheinlich. Ja, das war's eigentlich. Das hört sich dystopisch an für mich auf jeden Fall. Wenn sich Teenager im Internet selbst mobben, auf der Suche nach Aufmerksamkeit mobben in den USA immer mehr Jugendliche nicht nur andere, sondern auch sich selbst. Die digitale Selbstverletzung endet bisweilen im Suizid. Da hat sich eine Schülerin hat monatelang unter Mobbing gelitten und hat sich dann am Ende mit einer Überdosis Tabletten umgebracht. Und am Ende ist halt rausgekommen, dass ja, Ende Oktober 2016 tötete Natalie Nativi Dad sich selbst, indem sie eine Überdosis Medikamente schluckt. Auf den ersten Blick wirkt ihr Fall wie ein tragisches Beispiel für Cybermobbing. Zuvor wurde die 15-Jährige monatelang im Internet beschimpft. Auf den Jugendlichen beliebten Plattformen After School nannte man sie hässlich. Du solltest dich umbringen, schrieb jemand. Natalie habe sich sogar mit der Schulpsychologin zugewandt, erzählte ihr Bruder dem lokalen Fernsehsender. Wer auch immer andere mobbt, der muss aufhören, sagte die weinende Schwester im Fernsehen. Doch wenige Tage später machen die Betreiber von After School eine erschütternde Entdeckung, die dem Fall bis heute prominente Bedeutung verleiht. Die gehässigen Nachrichten hatten nicht etwa Mitschüler geschickt, sondern Natalie sich selbst. Ja, Ja, das Gesetz kommt nicht raus, wahrscheinlich. Menschen sind manchmal nicht so logisch oder nicht so nachvollziehbar. Und Aber das liegt doch auch daran, dass die Gesellschaft ihnen den Opferstatus als was Erstrebenswertes hinstellt. ja, das auf jeden Fall. Und ich würde behaupten, dass dieser Fall, so wie es hier geschildert wird, dass das weitaus verbreiteter ist, wie man denkt, in meinen Augen. Also, weil die Menschen einfach halt Aufmerksamkeit wollen, und Aufmerksamkeit bekommt man in der Regel nur, wenn man irgendwie was leistet, ein tolles Bild malt, einen tollen Song oder irgendwas kann oder so. Und wenn man halt nur eher durchschnittlich ist oder vielleicht keine großen Stärken hat, sondern nur so mittelmäßige Stärken, dann ist halt sowas auch eine Form von, ich krieg Aufmerksamkeit, die ich sonst nicht bekomme. Also, und in meinen Augen ist das verbreiteter, wie man denkt. Also, das ist Also du speziell. meinst, dass Leute sich selber mobben, sozusagen? Ich zum Beispiel das, was immer rumgeht mit den Todeslisten von den Nazis, weiß ich nicht, so ob wer da wie draufgeschrieben wird und ob sowas stimmt oder nicht, ob das sowas wirklich gemacht ist von jemandem, der wirklich ein Neonazi ist, oder ob sowas auch von einem Antifanten gemacht werden kann oder einfach jemandem, der Ja, Aufmerksamkeit selber will. wir Also erinnern uns doch da an diesen linken Politiker aus Ostdeutschland, glaube ich, war es, der mit Messerwunden ja. irgendwo hinkam und meinte, Nazis hätten geschnitten, wo hinterher auch rauskam, nee, das hat er wohl selber getan. Ja, es Ja. gibt Ich so glaube sogar, Leute, dass das klar. mit diesen Das ist auch ein Todeslisten Vorwurf, der bei der nochmal. Goldgamer geht auch irgendwie, ja, wie soll man sagen, alle überall vorhanden. Was hast du gesagt, Chris? Ich glaube, es ist sogar nochmal eine ganze Ecke unschuldiger mit diesen Todeslisten, insofern, dass halt irgendwelche Leute sich irgendwie aufschreiben, der ist irgendwie ein Idiot und der ist ein Idiot und den müssen wir im Auge behalten oder so. Und dann kommt irgendwer daher und sagt so, oh, wir haben hier eine Liste liegen von Journalisten, die ihnen nicht passen oder so. Weil das ja Neonazis sind, ist das bestimmt eine Todesliste, dass wir die jetzt umbringen wollen oder so. Ja, also das glaube ich halt am ehesten, dass es ja sowas ist, aber ja. Ja, aber ich denke, so False Flag Sachen gibt es überall. Ja, also in jedem Druck wird versucht, wie war das mit den chinesischen Firmen, die Drohnen benutzen, um infizierte Schweine in ihre Schweinezuchtanlagen zu werfen. Also solange es irgendwie die Möglichkeit gibt, den Gegner zu sabotieren, werden Leute das Äußerste tun, um das zu erreichen, weil es immer Leute ohne Gewissen geben wird. Ja. Aber macht sowas nicht, mobbt euch nicht selber, und Mob, mob, mob doch. Opfer-Narrativ ist für den Arsch. Und mob bitte nur Kulturmarxisten. Ich meine Mob niemanden. Ja, apropos loslaufen und Dinge tun. Vicky und die starken Männer. Das ist hier von der Seite Genderleicht. Genderleicht.de. Und die hatten wir schon ein paar Mal. Das sind die Leute, die sich darüber aufregen, dass halt überall geschlechtergerechte Sprache sein sollte. Und am besten im Journalismus, vor allen Dingen natürlich am allerersten. Und die haben ja zum Beispiel auch diese Vielfaltsversammlung vom Deutschen Journalistenverband in Niedersachsen mit ausgerichtet, bei der ich letztes Jahr im November, was glaube ich war. Und ja, die schreiben jetzt hier halt eben, dass bei Wikipedia halt eben auch viel zu viele Männer drin sind. Das ist ja so ein Ding, was man schon länger hört. Und die möchten jetzt hier auch rufen quasi dazu auf, sich hier zu Women Edit, monatliches Treffen für Frauen, die sich für eine Mitarbeit an Wikipedia interessieren. Das ist interessant für die. Ja, und sie gehen nicht einfach ins Internet, rufen Wikipedia auf und fangen an, sondern sie interessieren sich erstmal dafür. Also das ist die Vorstufe von, ich habe die Idee, dass ich vielleicht aktiv werden wollen würde. Ja, vor allen Dingen auch nach dieser ganzen Prägung hier, ne, dass das ja halt alles quasi die Realität dann baut. Ne? Wenn ich jetzt in Wikipedia was reinschreibe, da ist halt Männerüberschuss und so und das macht halt alles kaputt. Deswegen musst du es halt verändern, damit halt die Welt nicht, damit die Welt halt besser wird. Und wir erinnern uns doch auch an diese Feminist Hackathons in Amerika, wo die sich auch dazu verabredet haben, praktisch feministische Inhalte in die Wikipedia zu pressen bei so Treffen. Ich denke, das ist wie immer ein paar Jahre später in Deutschland auch angekommen. Haben die nicht vor allen Dingen vorhandene Inhalte angepasst und ihre Sprache oder so? Ja, ja, sag ich ja, ihre Sachen so reinzupressen in Wikipedia. Dann halt irgendwie wahrscheinlich im Stonewall-Artikel noch mehr Randgruppen einfügen und sowas. Ja, hier hat sich jemand die Mühe gemacht, verschiedene Taschen der Manosphere anzugucken, also verschiedene Reddits, Twitter etc., Foren, die man ausgelesen hat, und dann hat man Skript drüber laufen lassen, was von Google bereitgestellt wird, was sozusagen die toxische Level vom Geschriebenen analysiert. Und man hat herausgefunden, dass Pickup Artists und Man Rights Activists Foren weniger oft viele Nachrichten bekommen, also dass sozusagen die so ein bisschen so eingefroren sind, und dass aber Inselforen und MGTOW-Foren sehr viel mehr Aktivität vorweisen und dass dort aber der Ton auch wesentlich frauenfeindlicher ist. Das hat man festgestellt. Also, ja. Und es ging auch in der feministischen Sphäre rum. Ja, yeah, that's what we have been saying for years. They're radicalizing. Man rights activists are garbage, bla bla bla. Ja, ich meine, manche Leute haben schon ein bisschen übertriebene Ausdrucksweise drauf, aber das gibt es auf der anderen Seite auch. Ne? Also, ja, wo sie vor allen Dingen jetzt nicht drauf kommen, komischerweise, ist halt eben zu sagen, dass das vielleicht unterschiedliche Gruppen sind, eventuell. Dass nee, das ist alles dasselbe böse Männliche, weil Männer sind böse und das ist männlich und deswegen böse. Ja, ja, Männer sind auch eine homogene Gruppe, ne? Ja, genau. Und vor allem sind Pickup-Artists und Insels, das sind ein und dieselben Menschen. Das sind ein und dieselben Menschen. Ganz bestimmt. Und der eine, der sich nicht getraut, beim Pizzaservice anzurufen, und der andere, der 10 Frauen auf der Straße anspricht. Am Samstag auf der Königstraße. Das sind genau dieselben Menschen mit genau denselben Problemen. Was habt ihr denn heute für Überschriften? Leute, ey. The dangerous rise of men who won't date woke women. Ich muss aber fair sagen, ich habe es nicht ausgehalten. Ich habe mir den Artikel nicht durchgelesen. Ich fand einfach nur die Überschrift wunderbar. Also ich fand's klasse. Ja, aber man kann sich aussuchen, ob man den Walken-Blödsinn macht oder ob man lieber irgendwie einen von den Typen abkriegen will, die nicht Walke-Frauen daten. Das ist ja überhaupt kein Problem eigentlich. The reactionary influence of these ideas don't stop at dating, though. As the campaign group I Hope Not Hate reported last year, a hostility towards feminism is feeding directly into the far-right movements online. Ja, klar. Alles kleine Hitlers. Ja. Jede Juckerpalme in Hitler. Häusliche Gewalt in Berlin. Polizei erschießt Frau. Ja, weil... Das ist eigentlich auch eine gute Überschrift. So. Ich meine, normalerweise schreibt man Polizist erschießt Frau oder so. Aber in diesem Fall ist es wahrscheinlich systemisches Problem. Wahrscheinlich. Strukturell. Ja, aber die Frau ist auch mit einem Messer auf ihren Halt rumgerannt und dann auch Richtung Polizei gecharged. Also du kannst halt... Leute, nehmt bitte, wenn Polizisten da sind, nehmt keine Stichwaffen und rennt auf die Bären. Nee, dumme nicht. Idee, stimmt. Ich keine Ahnung. Wenn die Polizei da ist, soll sich gerade hinstellen, normal reden. Und ich keine Ahnung. Moment mal. Bengalos zünden, Steine werfen und Volkstod skandieren, mache ich immer, wenn ich Polizisten sehe. Nee, stramm hinstellen. Oh, okay, das mache ich in Zukunft so. Danke, dass du mir die Augen geöffnet hast. Ja, bitte. Sie hat ihren Mann mit einem Messer bedroht. Ist auch ein schönes Detail der Geschichte. Ne? Mhm. Das ist diese massive Gewalt gegen Menschen, gegen die wir unbedingt was tun sollten. Ja, irgendein italienischer Designer hat es mal wieder gebracht, sich Aufmerksamkeit mit so komischen Schockbildern zu verschaffen. Und in dem Fall sind es irgendwie prominente Politikerinnen, die als Prügelopfer dargestellt werden. Unter anderem auch die Merkel. Ich glaube, ganz links oben, das soll die Merkel sein. Wenn man reinscrollt, ist, glaube ich, auch noch ein etwas größeres Bild von ihr. Unangemessen, finde ich. Also das sind wirklich keine Frauen, die irgendwie leiden oder so, glaube ich, groß. Und wenn die irgendwie von Gewalt bedroht sind, dann haben die auch ganz viel Schutz. Ja. Irgendwie unangemessen. Ja, Angelika hat es aus dem Maul gekriegt von ihrem Herrn Sommer oder wie der heißt. Vermeintlich. Ja, ich finde es auch ziemlich ekelhaft. Also. Keine Ahnung, ne? Ist auch irgendwie nicht so richtig gut gemacht. Was also will man damit Gesicht, ich meine, so das ist genau die Art von Scheiße, die man normalerweise, wenn jetzt irgendwelche Bilder da irgendwie, keine Ahnung, die Frau, die sich vom Moslem fürchtet oder so, irgendwie gebastelt werden. Ja, sind ja alles nur weiße Frauen. Könnte man auch einen schwarzen, können wir auch ein schwarzes Problem draus machen oder so, klar. Mhm. Nee, ich meine jetzt... Moment mal, halt, da war die Frau Ocasio-Cortez, die ist... Okay, dann nehme ich das zurück. Halt so Sachen, wenn jetzt irgendwelche rechten Leute irgend so ein Krempel da verzapfen, um den Leuten irgendwie weiß zu machen, dass wir alle in Gefahr sind oder so, dann hörst du da ewig lange überall was von. Sag dem Motto, oh mein Gott, das kann doch nicht wahr sein und wer macht denn so ein Bullshit und sehe ich auch durchaus ein. Aber so eine Geschichte hier, das ist dann wieder gut, das ist dann wieder für einen guten Zweck dann oder was. Den Leuten irgendwie zu erzählen, so ja, die ganze Gesellschaft ist ja eh so frauenfeindlich und alle prügeln sich ja hier quasi immer nur von früh bis spät. Mhm. Finde ich unmöglich. Und auch egal, aus welcher Schicht du kommst oder so, du bist immer gefährdet als Frau. Dabei ist es halt so, dass es zwar in gut betuchten Schichten auch Probleme gibt, aber halt, desto weiter unten du in der Rangordnung bist, auch vom Einkommen, desto häufiger gibt es halt Probleme. Also ja. Ja, hier haben wir nochmal den aktuellen Stand von Weinstein. Also so richtig nach vorne geht das nicht mit dem MeToo. Es gab mehrere, mit denen eine Vereinbarung geschlossen hat, dass sie irgendwie mit einer Zahlung sich zufrieden geben oder so. Davon sind aber wieder einige ausgeschert, die jetzt dann doch vor Gericht gehen. Aber es gibt irgendwie vor allen Dingen auch so E-Mails von den Frauen, mit denen er sich getroffen hat. Die sich bedanken bei ihm, die nette Freundschaft mit ihm begrüßen und so weiter. Und die Verteidigung will jetzt Sachverständige auftreiben, die dann belegen können angeblich, dass das ein normales Verhalten wäre von vergewaltigten Frauen. Also ja, das ist auch das normale Verhalten von nicht vergewaltigten Frauen. Von daher ist das irgendwie ein bisschen komisch, ne? Ja, aber da schauen wir mal, wie das weitergeht. Ich sehe nicht viele Chancen gegen Weinstein. sie haben sich danach bedankt, weil sie wissen, dass es ein Booster auf der Karriereleiter ist. Und dann haben sie 5 Jahre später plötzlich gesagt, oh, das ging gegen meine Würde. So war das jetzt aber nicht. Ja, oder 25 Jahre später, ne? Ja. Ja, und vor allen Dingen das, was sie dann da belegen wollen, falls normales Verhalten, das wäre ja grauenvoll, wenn die das wirklich so durchziehen, weil das ist ja wortwörtlich genau das, was zu diesen vielen Freisprüchen geführt hat, in vielen von diesen großen Cases, da ich erinnere da nur an den deutschen Studenten in Amerika, in New York, mit dieser Matratzennummer da irgendwie da. Paul Langgässer. Ja, genau, da ist er ja auch rausgekommen aus der Sache, weil er halt Unterhaltung hatte auf seinem Telefon gespeichert und so Unterhaltung halt vorweisen konnte, die danach, nach der angeblichen Tat gewesen sein sollen, wo halt. Also die Entlastungsmittel, die dürfen nicht weiter in Betracht gezogen werden. Wo halt das Mädchen dann geschrieben hat, so ich sehe nämlich nach dir und so ein Kram, irgendwie lass mal wieder treffen oder so ein Zeug. Und also das soll ein normales Verhalten sein, oder was? Also, boah, ich tick's ja wohl nicht mehr richtig. Also. Ja, vor allen Dingen kann man es dann überhaupt nicht mehr von einem normalen Verhalten unterscheiden. Ja, also von einer Vergewaltigten oder nicht Vergewaltigten. Das ist dann kein. Ja, eben, wie sollen die Männer das dann vor allen Dingen unterscheiden? Ist dann kein Kriterium mehr auch vor Gericht. Ja. Wenn beides irgendwie möglich ist, so. Ja, also wenn da gibt es nur eine Möglichkeit, ein feministisches Juristereisystem. Justizsystem, ja. Ja, genau. Das finde ich interessant, ja. Ja, die NGO Oxfam fordert ein feministisches Wirtschaftssystem. Kann man einfach mal so stehen lassen. Die meisten der Superreichen sind nämlich Männer und die sind ganz sicher nicht verheiratet. Die haben auch keine Töchter. Die machen das so genetisch. In unterirdischen Laboren werden die Kinder so, dass die nur Söhne kriegen, weil die ja nur Stammhalter wollen. Und ja, es geht um Davos in dem Artikel natürlich. War ja diese Woche der Weltwirtschaftsgipfel. Und dann sagt sie, die Tante von Oxfam sagt halt, Oxfam Indien sagt, dass es halt eine prekäre Lage vieler Frauen und Mädchen in Indien gibt, aber ich denke, da gibt es auch wie immer wieder auch eine prekäre Lage für viele Männer in Indien. Also das allerdings. Ist so, oben von Milliardärselite schreiben und dann gleich zu den Indern kommen, ist irgendwie ja, so. Ja, außerdem, das hatten wir doch hier schon mal, dass sie da diese wilden Gesetze da irgendwie haben, dass irgendwie mit Ehrverlust und so, wenn die da nicht sofort heiraten, wenn die Leute irgendwie eine Affäre haben oder so, Und dass das dann irgendwie alles Vergewaltigung ist, wenn die Frauen nicht geheiratet werden, nachdem man mal was miteinander hatte oder so, nach irgendwelchen schwachsinnigen Definitionen. Die wollen hier eher auf Care-Arbeit raus. Also die armen Frauen müssen noch Millionen Stunden mit Kochen, Betreuung und Betreuung von Kindern und Älteren verbringen. Nee, Milliarden Stunden sogar. Milliarden Stunden müssen die damit verbringen. Ja, aber die ganzen Leute, die da Scheiße schaufeln in Indien, die ganzen Männer, die sind natürlich egal. Wie immer, diese in aller Regel unbezahlte Arbeit sei der verborgene Motor der Wirtschaft. Ja, genau, weil die Wirtschaft ja enorm wächst, wenn die Leute alle bezahlen müssen für Dinge, für die sie vorher nicht bezahlen mussten. Und weil wir gerade in Indien waren, springen wir dann nach Afrika und sagen, die 22 reichsten Männer Afrikas haben ein größeres Vermögen als alle afrikanischen Frauen zusammen. Weil das ja auch irgendwie zusammenhängt, dass in den Kleptokratien in Afrika sich die Clans gegenseitig die Kohle zuschieben. Und das ist nun mal ein Kontinent, der noch von archaischen Geschlechterbildern geprägt ist. Und da sind halt die Männer dann die im Zweifelsfall die Macht haben. Das hat aber nichts mit Mann und Frau an sich zu tun und schon gar nicht mit feministischer Wirtschaftspolitik für die ganze Welt. Sondern da geht es darum, dass wir hier einen Kontinent mit vielen korrupten Ländern haben. Ist übrigens auch gerade diese Tante, wo war die her? Aus Angola oder was? Die jetzt die Woche eigentlich nach Davos kommen wollte, aber dann nicht gekommen ist, weil es Vorwürfe gibt, dass sie das ganze Geld mit ihrer Familie zusammengeklaut hat, weil sie die Tochter vom Ex-Machthaber ist. Also Frauen, Männer, ich finde das so lächerlich. Die 22 reichsten Männer Afrikas haben wahrscheinlich auch Frauen, die von diesem Geld profitieren. Und zwar nicht so schlecht. Also ja, man kann das so nicht hinstellen. Man kann nicht sagen, da sind 22 reiche Männer und der Rest des... Ja, vor allem die Frauen. Geschichte mit der Care-Arbeit, das ist, da wird doch ganz viel gar nicht berücksichtigt. Das habe ich letztes Jahr in einem längeren Blogbeitrag gelesen, dass da ja alles, was die Männer machen, im Prinzip nicht berücksichtigt wird. Haus streichen, Auto reparieren, Keller aufräumen oder was weiß ich, was Männer so machen halt im Haus. Das wird alles nicht berücksichtigt. Es wird im Prinzip ist es Hausfrauenarbeit, die gemeint ist. Nicht ja, Hausarbeit. Ist Hausfrauenarbeit ist da gemeint. Ja, aber im Haushalt ist es doch bei den meisten Leuten doch auch so wie im Kommunismus. In der Familie wird alles geteilt, keine Ahnung. Deswegen kommst du nicht in Urlaub. Die machen es ja nicht unbedingt ganz alleine und außerdem machen sie es ja auch für sich selbst mit, weil sie es ja auch selber gerne, also nach meiner Erfahrung ja, ist die Toleranz auch, ja, bei den Frauen für Unordnung im Haus wesentlich geringer als bei den Männern. Und um nochmal auf das Wirtschaftsding zu kommen, es ist ja auch so, dass die Frauen, also zumindest in Europa, mehr Kaufkraft haben als die Männer. Und ja, da sagen dann Leute immer so, ja, aber die kaufen ja auch für andere Leute dann ein. So, ja, das machen die, aber die kaufen auch für sich selber ein. Und mit diesem Geld, was sie selber nicht verdienen müssen. Oxfam fordert auf jeden Fall, dass die Staaten, Oxfam stellt fest, dass die Staaten verpflichtet seien, ein humanes Wirtschaftssystem zu bauen, das feministisch ist und den 99% nutzt, nicht dem 1%. Ich will eins, was dem 1% nutzt und daran arbeiten, dass ich ins 1% aufsteigen kann. Nee, das mit dem feministisch nehmen wir raus und dann unterschreibe ich das mit dem humanen Wirtschaftssystem, das den 99% nutzt, nicht dem 1%. Weil das ist immer Casino, ob du da hinkommst, Abel. Ja, ich weiß, aber... vor allem auch Genetik. Ob du der Sohn von dem bist oder der Neffe von dem. Und guck dir doch die Sachen an, die interessant sind, wie Schauspielerei oder irgendwas, wo man irgendwas schaffen kann. Wo sind denn da Leute, die aus dem Nichts kommen? Das sind alles nicht Neffen, Söhne, Brüder, Töchter. Ja, so war es schon immer, so wird es auch immer sein, glaube ich. Also. Je länger so ein Wirtschaftssystem läuft, desto besser kann sowas dann auch durchgezogen werden. Ja, natürlich. Es hat sich ein neuer Adel manifestiert. So, nachdem wir den richtigen Adel irgendwann gesagt haben, hey, eure Privilegien, das geht nicht. Haben wir Geldadel, ne? Still und leise zugesehen, wie sich ein neuer bildet. Und das wird irgendwann halt auch vor die Bastille führen, nehme ich an. Ja, wenn das so weitergeht. Aber bis dahin versuche ich aufzusteigen. Mach das. Ja, und bis dahin. Außer mein Buch verkauft sich nicht, dann bin ich für bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, genau. Ja, bis dahin versucht auch die SPD in Form von Frau Giffey das vielleicht ein bisschen aufzuhalten, indem sie nämlich hier zum Beispiel auch Männern irgendwie Unterstützung zusagt. Wie wird denn kommt oder das funktioniert, das haben wir dahingestellt. Zuerst soll mal wohl das Bundesforum Männer davon profitieren und die sind ja eigentlich dem Familienministerium und damit der feministischen Agenda unterstellt. Ne? Also das sollte man vielleicht nicht so hochhängen, wie es hier erstmal aussieht. Aber es ist immerhin ja die Möglichkeit für Männerrechtler zu sagen, hier ist anerkannt worden, auch von höchster Stelle, dass es dann gegebenenfalls hier und da ein Problemchen gibt. Ja. Und das an sich ist ja schon eigentlich ein Dammbruch oder so. Denn dass das irgendwie aus der Höhe mal bestätigt wird, ist ja dann doch eher selten. Ja. Für mich klingt das komplett anders. Für mich klingt das nach beim Thema Vereinbarkeit. In der Gleichstellung kommen wir deshalb nur partnerschaftlich voran. Klingt für mich nach... Ich weiß auch nicht, was ihr meint. Aber an jedem zweiten Tag müssen dann die Typen halt die Kinder mal abholen, damit die Frauen das nicht machen müssen und so. Und nur so kriegen wir die Gleichstellung ja dann hin, also dass es dann alles das Gleiche ist. Ja, dass die alle ein bisschen verwirrt sind dazu, das ist ja richtig. Ne? Nur, ja, es macht erstmal einen guten Eindruck. Und ja, sie gucken, wie üblich nur darauf, was brauchen die Frauen. Und dann sagen sie hier, Männer, macht das mal, dass den Frauen, dass sie dann auch kriegen, was sie brauchen. Oder es ist zu befürchten, dass es darauf hinausläuft, ganz genau. Naja, für mich steht das da. Ja, aber nicht zuletzt, weiß der Himmel, die anderen Punkte weiß ich nicht. Aber ja. Ja, das Landesschiedsgericht der SPD hat jetzt befunden, dass der, die... Wessen Landesschiedsgericht? Der SPD. Was? Der SPD. Kenne ich gar nicht. Was ist das? Ist das neu? Nee, das ist alt. Ah, okay. SPD, klingt komisch. Ja, die SPD wollte ja den Herrn Sarrazin ausschließen aus der Partei. Sowas gibt es ja. Parteiausschlussverfahren ist möglich, also nach dem Parteiengesetz halt in allen Parteien. Aber es ist halt nicht so einfach, das zu machen. Also ich habe es mir noch nicht angeguckt, was da genau die Voraussetzungen sind. Aber auf jeden Fall, wenn man in einer Partei jemanden aufgenommen hat, erstmal, man muss niemanden aufnehmen, aber wenn man jemanden aufgenommen hat, dann ist es meistens schwierig, diese Person wieder loszuwerden. Und die SPD versucht es halt mit Herrn Sarrazin seit, ich glaube, mittlerweile 10 Jahren oder vielleicht sogar noch länger. Und haben es halt bisher nicht geschafft, aber dieses Landesschiedsgericht, das hat dem jetzt stattgegeben. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt erstmal noch ein Bundesschiedsgericht nochmal. Das gibt es immer. Und selbst wenn dieses Bundesschiedsgericht sich irgendwas überlegt, dann gibt es immer noch normale Gerichte, vor die man dann gehen kann, um die Unrechtmäßigkeit, Rechtmäßigkeit der Sache dann irgendwie feststellen zu lassen. Und ja, also das kann sich A, alles noch ziehen, jahrelang, und B, kann das halt eben auch wieder abgeschmettert werden. Also das ist noch nicht final entschieden. Es sei denn, Herr Sarrazin nimmt das jetzt hin und sagt dann, ja, dann bin ich jetzt weg oder wie auch immer. Ich finde das ja auch bemerkenswert, dass er sich überhaupt diesem ganzen Krempel immer noch aussetzt. Also, dass sein Wille in der SPD zu verbleiben so hoch ist. Ich glaube, ich hätte schon lange... Ja, das ist bemerkenswert, da kannst du wohl sagen, ja. Ich hätte schon lange die Schnauze voll gehabt, glaube ich. Also. Ja, genau, ne? Aber er möchte sich wohl zu irgendwas zwingen oder so. Naja, also... Ein Geständnis seiner Fakten oder sowas. Naja, ich denke... Ja, kann sein, aber ich denke mal eigentlich eher, dass er sich da halt auch wirklich zu Hause sieht, ne? Also es wird ja immer viel über ihn gemeckert und wie schlimm er angeblich wäre, aber nachdem ich seine Bücher gelesen habe, kann ich das absolut nicht nachvollziehen. Ich auch nicht. Und, also ich habe Deutschland schafft sich ab, habe ich noch mitbekommen in den Medien, wie absolut furchtbar das Buch sein soll und wie absolut schlimm dieser Mensch sein soll. Und als ich das Buch gelesen habe, dachte ich mir, darum ging's wirklich, darum. Also das war richtig schockierend für mich. Also das gibt's so meinem Glauben an die Gesellschaft so den letzten Schubber, nicht an die Gesellschaft, aber an die Medien meinem Glauben an den Medien hat es stark zu grübeln übrig gelassen, also wie die über den Bericht erstattet haben, weil ich fand, du kannst ja mit der sozialen Härte und so, das kannst du ja ablehnen und so, aber der hat nichts Böses geschrieben, also ich keine Ahnung. Da sieht man, wie radikalisiert du schon bist, dass du das gar nicht mehr siehst. Ne? Ja. Der liberal-islamische Bund. Genau, der liberal-islamische Bund. Das ist übrigens auch nochmal ein kleiner Callback zu dem Vortrag von heute mit dem Herrn Fürst von der jüdischen Gemeinde. Der hatte nämlich auch erzählt, dass es auch, also das war in diesem Punkt, wo er die Geschichte da erzählt hat, dass es in Hannover halt auch mal so einen sogenannten liberal-jüdische Gemeinde gab, und das, was da halt besonders dran war, war im Endeffekt nur, dass das halt irgendwelche Frauen da gemacht hatten, die halt unbedingt Rabbiner sein wollten, und ja, das war halt so ein Pfui Pfui, die Männer sind böse Ding, irgendwie, wo die dann da, also hat er es zumindest beschrieben, das ist also jetzt nicht mit diesen Worten genau, aber halt eben, dass die da wohl auf dem Trichter gewesen sind, die Männer sind halt blöd und sie wollen mal selber ihr Ding da irgendwie machen. Und er wäre dem Ganzen auch nicht ganz abgeneigt gewesen. Also hat quasi denen gesagt, so ja, wenn ihr hier, wenn ihr genug Leute habt und so, dann könnt ihr quasi auch Mitglied werden in diesem Landesverband, von dem er ja der Präsident ist. Und haben sie aber wohl nicht hingekriegt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und er meinte halt, dass dieses mit dem Liberal, das wäre quasi nur so ein Name gewesen, den sie sich da irgendwie ausgesucht hatten, der halt gut klingt. Und das muss ich mir auch denken, wenn ich sowas hier sehe. Liberal-islamischer Bund, ne? Also, das ist dieses mit der Frau Kador, heißt sie, glaube ich. Die hatten wir ja auch schon ein paar Mal dabei. Die gehört damit dazu, zu dem Liberal-islamischen Bund. Und hier schreiben sie halt, dass das ja gut ist im Endeffekt, wenn die Lehrerinnen mit Kopftuch was machen, solange wie das halt nicht Oder das ist zumindest was, wo sie sich mit anfreunden können. Solange es halt nicht den Schulfrieden gefährdet, was hier wohl irgend so ein Urteil des, des Bundesverfassungsgerichtes von 2015 hergegeben hat. Ja, weil es, Hintergrund ist hier eine Anfrage von AfD Landesverband oder Landtagsfraktion, wie viele denn da im hessischen Schuldienst sind. Ja, und ich fand das halt bemerkenswert, dieses Ding, weil, also wenn ich mir so die Seran Artisch oder so anschaue, die halt wirklich, ja, also die ich jetzt wirklich als Liberale Muslime bezeichnen würde, die alle gemeinsam haben, dass sie halt diese Sache mit dem Kopftuch halt komplett ablehnen und dem überhaupt nichts Gutes abgewinnen können. Und wenn ich dann hier so einen liberal-islamischen Bund sehe, der zwar, also ich habe mir auch viele von den Fotos, die man hier so sieht, von denen sind auch Frauen ohne Kopftuch, also man kann auch nicht sagen, dass die das jetzt unbedingt haben wollen, aber das nicht zu merken, dass das irgendwie ein Problem ist, finde ich halt unpassend für einen liberal-islamischen Bund. Also es ist kein Riesenskandal, aber es zeigt halt so ein bisschen wieder so, ja, was man halt von liberalen Muslimen in Anführungsstrichen das zeigt aber auch, dass sie ein bisschen offen sind für das, was eben Realität ist. Und Realität ist, dass nicht alle ihre Kopftücher abnehmen und weiß ich nicht. Akzeptieren ist halt ein bisschen so, kommt mir das vor, das finde ich nicht so dumm. Meinst du? Okay. Ja, also damit inklusiv bleiben. Ja, auf jeden Fall, dieses Ding habe ich ja noch aufgetan, als ich danach gesucht habe, das ist schon ein bisschen älter. Und ja, hier gibt es halt ein Interview, wo hier verschiedene Muslime mit diesem liberal-islamischen Bund konfrontiert werden und halt alle sagen so nach dem Motto, nee, also hier wollt ihr aber einen neuen Islam, da bin ich aber nicht für. Also das ist im Prinzip das, was man diesen ganzen... Ja, aber der jetzige Islam, der funktioniert ja auch nicht so gut. Das ist jedenfalls, was man hier aus diesen Sachen rauslesen kann. Und sogar Leute, die anderen das noch zubilligen sogar, ne? Also anderen Leuten zubilligen, dass sie das eher anders sehen. Die dann aber selber sagen so, ja, aber nee, hier im Islam, da hat das aber nichts verloren. Also ja, das ist nochmal wieder so ein bisschen kleiner Realitätscheck. Und sowas ist auch ein Unterschied. Marry Your Rapist Bill steht uns jetzt bevor. Also die Türkei möchte jetzt gerne das gesetzlich so regeln, dass die Frauen ihren Vergewaltiger heiraten müssen. Das ist aber auch ein bisschen Unverschämtheit. Ist das wirklich so direkt so gemeint? Ja, doch, aber das Ding ist ja schon länger. Das hatten wir, glaube ich, sogar auch schon. Als das vor ein paar Monaten oder Jahren im Raum stand, dann ist es aber nicht durchgekommen, aber jetzt scheint es bessere Chancen zu haben. Also die können der Strafe entgehen, also wenn sie können, sie angenommen, ein Täter vergewaltigt ein minderjähriges Mädchen, das ist auch wichtig, unter 18, dann kann er seiner Strafe entgehen, wenn er sie heiratet. Ach so, das ist andersrum. Wirklich, wirklich, wirklich eklig. Ja, das ist irgendwie fundamentalistisch. Oder so. Aber es ist wohl nicht so, dass es, also es geht eher um diese Geschichten, wo halt Einverständnis sozusagen, wie auch immer man das bezeichnen will, auch wenn das Kind keinen Consent geben kann, gibt es sie trotzdem so ungefähr. Mhm. Um solche Fälle geht es. Es geht nicht um Vergewaltigung, wenn ich das richtig mitgeschnitten habe, in dem Sinne, wie wir sie jetzt, ein Fremder fällt über ein Kind her und vergewaltigt es. Und also, aber ich finde es immer noch krank genug. Also. Ja, ja, ja. Alles das Gleiche. Alles gleich. Alles gleich viel wert. Radikale Islamisten erobern Problemviertel. Interessante Buchbesprechung im Deutschlandfunk von allen Verdächtigen. Die haben wir in letzter Zeit ja ein paar Mal bashen müssen. Jetzt kommt hier ein offenherziger Bericht über ein Buch von Bernard Rougier. Der Islamwissenschaftler hat Studenten in Problemviertel in Frankreich geschickt und die haben 4 Jahre lang praktisch eine Feldstudie gemacht wo die wirklich in diese Gemeinden reingegangen sind, an den Predigten teilgenommen haben, auf den Fußballplätzen, wo auch immer, hatten Social-Media-Kontakte. Und sein Fazit ist, wir haben es mit einem Paralleluniversum zu tun. Es geht im Grunde um den Konflikt zwischen zwei gegensätzlichen Weltbildern, dem der Emanzipation, der Aufklärung und dem salafistischen Verständnis von einem Gott, der die ungeteilte Aufmerksamkeit und das ganze Engagement des Gläubigen einfordert. Gilles Keppel, auch ein Sozialwissenschaftler, sagt, das ist ein Kulturkampf zwischen denen, die unsere muslimischen Mitbürger mit ihrer salafistischen Vision in Geiselhaft nehmen, eine Vision, die direkt zum Dschihad gegen die Ungläubigen führt, und auf der anderen Seite jenen, die daran glauben, dass es in der französischen Gesellschaft für alle Menschen unabhängig von ihrem Glauben den gleichen Platz gibt, nach dem Prinzip der Laizität. Das klingt ziemlich krass, was sie da erzählen. 150 Territorien gäbe es, die praktisch auf Limits sind. Also wirklich so, dass man, wenn man da hinkommt, gesagt bekommt, du, bitte geh wieder. Und wenn du dann sagst, warum, sagen die, weil meine Kumpels und ich sonst dir aufs Maul hauen. Ja, also das finde ich wirklich krass. Außenstehende würden in solchen Vierteln gar nicht mehr geduldet. Wenn ich dazugehöre, werde schnell von kräftigen jungen Männern unter Androhung von Gewalt zum Gehen aufgefordert. Kinder sollen nicht mehr in die öffentlichen Schulen gehen, weil die laizistisch seien und damit islamfeindlich. Stattdessen würden sie in islamischen Einrichtungen, in illegalen Koranschulen oder per Internet unterrichtet. Frauen müssen natürlich sich verschleiern. Zugleich brauchen Frauen den Schleier als eine Art Versicherungspolice gegen Überfälle. Kriminelle lassen verschleierte Frauen in Ruhe. Oder auch, dass praktisch Drogenhandel legitimiert wird, solange er nur sich sozusagen an die Ungläubigen richtet. Und dass das ja auch ein Teil des Dschihad-Seins kann, dass man da den Feind praktisch bekämpft. Und Keppel sagt dann auch noch dazu, dass die Islamophobie ist ein Begriff, der von militanten Islamisten erfunden wurde, um jede Kritik an ihrer Auslegung des Islams zu unterbinden und die Mehrheit der Moslems hinter sich zu vereinen. Und natürlich wäre es nicht der Deutschlandfunk, wenn man dann am Ende aber noch schnell sicherheitshalber sagt oder den Keppel nochmal, nee, von den Rogier zitiert mit: Im Grunde brauchen die Islamisten die Rechtsextremisten, um behaupten zu können, dass die französische Gesellschaft rassistisch ist, und die extreme Rechte braucht die Islamisten, um die Gefahren durch den Islam aufzubauschen. Und der Deutschlandfunk ergänzt dann: und sich als Verteidiger der christlichen Zivilisation präsentieren zu können. Also ganz ohne Seitenhieb geht's nicht. Aber erstaunlich offene Beschreibung, würde ich sagen, die sie da abgedruckt haben. Oder? Ja, auf jeden Fall. Also, mein lieber Scholli. Das wird noch interessant. 150 Territorien, feine Sache. Und danach gleich ja der Absturz. Okay. Zeig uns doch mal das schöne Bild, was von Getty Images, das die Frau Attermann eingekauft hat, um den Artikel Almanis oder wie nennen wir Kartoffeln zu bebildern. Und jetzt macht das weg, das ist ein kostenpflichtiges Bild. Am Ende kriegen wir noch Ärger. Immer dieses Ihr und Wir, muss man das so betonen? Diesen Satz höre ich in letzter Zeit oft, interessanterweise von weißen Deutschen, nachdem ich sie als weiße Deutsche bezeichnet habe. Hautfarbe und Herkunft spielen für mich keine Rolle, erklären sie. Guter Punkt. Nur warum fällt Ihnen das nicht ein, wenn Sie Leute mit Zuschreibungen wie Russlanddeutsche oder Deutsch-Türken versehen? Sehe ich das richtig, Frieda? Wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo selbst schon eine sachliche Beschreibung Rassismus ist. Ist das so? Wenn jemand aus Russland kommt, und ich glaube, die meisten Russlanddeutschen im Gegensatz zu dir, Frieda, wären sauer, wenn man nicht ihre Russland-Verbundenheit. Die gehen auch in russische Supermärkte und kaufen russische Produkte und so. Die haben da, glaube ich, einen anderen Ansatz als jetzt der vielleicht die Deutschpferder. Wer diese Begriffe verwendet, müsste sich selbst konsequenterweise auch als Deutsch-Deutscher bezeichnen. Humor, Memes, könnt ihr nicht, ne? Offenbar tun sich viele Germanen-Nachfahren schwer damit, eine Fremdzuschreibung ihrer eigenen Gruppe anzunehmen. Etwas, das ausländischen Mitbürgern, Migranten und Personen mit Migrationshintergrund am laufenden Band zugemutet wird. Wie überall auf der Welt, Frieda, wie überall. Egal wo, ich hab's schon 100.000 Mal gesagt. In Afrika rufen sie dir Mzungu, Mzungu hinterher. Und in anderen Ländern da fragen sie dich auf der Straße, where are you from? Where are you from? Weil sie sich dafür interessieren. Und das ist nirgendwo anders. Nur in Deutschland sitzt so eine komische Gruppe Leute, die das alles madig machen. Ein Griesgrämmel, alles kaputt, ja. Das ist wirklich. Ich wundere mich ein bisschen, dass der Spiegel sowas auf seinen Seiten zulässt. Also es ist doch glasklar, das ist schon Bullshit. Ja, dann haben wir die Geschichte mit Alman und Kartoffel. An den Begriffen selbst kann es eigentlich nicht liegen. Alman ist das türkische Wort für Deutscher. Kanake ist übrigens das polynesische Wort für Mensch. Ah. Und trotzdem nimmst du es als Schimpfwort. Und so nehme ich Kartoffel als Schimpfwort, weil ich weiß, was die Leute damit meinen. Glaubst du, wir sind doof oder was? Wirklich. Oh. Nimmt man noch Bio-Deutsche und die altmodischen Krauts und Piefkes dazu, sind die Nachfahren der Teutonen vermutlich mit den harmlosesten und niedlichsten Schimpfwörtern versehen, die ein Volk bekommen kann. Da bin ich aber froh. Oh Gott, ey. Schließlich werden Zuschreibungen wie Spargelfresser, Leberwurst oder Weißbrot kulinarisch und semantisch genauso naheliegend. Oder politisch fieser und ironischer, Deutsche mit Nationalsozialismusgeschichte. Sag mal, Frieda, warum? Wo hat dich Deutschland angefasst? Zeig's mir in dieser Puppe. Das ist wirklich. Nee, es tut mir wirklich leid. So eine Galle, die du da jede zwei Wochen rauskotzt oder jede Woche. Germanische Ureinwohner oder Monokulturdeutsche in logischer Anlehnung an Begriffe, die man den anderen gibt. Aber nach zwei Weltkriegen will vielleicht niemand mehr die Deutschen provozieren. Jedenfalls harmloser kann man es mit Fremdzuschreibungen kaum treffen. Mal erst mich sonst mal die Goten. Ne? Man kann doch Barbar sein und trotzdem Blumen lieben. Ja, ich würde gern anmerken, dass ich Deutsche kenne, die sich selbst als Kartoffel oder Alman bezeichnen. Übrigens, ich habe ganz viele schwarze Freunde, Ferder. Ich kann ja gar kein Rassist sein. Nicht nur privat, auch öffentlich. Wie Sina und Marius vom extrem beliebten Instagram-Account Alman-Memes. Oder im aktuellen Werbespot von Edeka, mach auch du Geschäfte mit Kartoffeln, der für Ausbildungsplätze wirbt. Manche nennen sich doch selber so. Dieses Argument kommt oft in Debatten über das N-Wort oder die Zigeunersoße. Aber es geht hier nicht darum, wie man sich selbst bezeichnet, sondern um Fremdzuschreibungen. Und wer schon ein Nachtschattengewächs als kränkende Zuschreibung empfindet, müsste eigentlich sofort verstehen, dass bei kolonialgeschichtlichen und anderen historischen Schimpfwörtern eine rote Linie überschritten wird. Trotzdem sind bei Kartoffeln und Alman vor allem diejenigen schnell beleidigt, die sich sonst über die politisch korrekte Moralkeule beklagen. Wenn du mir sagen willst, musst du vorher die Pferder fragen, wo die rote Linie ist, ob du die jetzt auch nicht überschreitest mit deinem, was du sagst. By the way, der Instagram, der Alman-Meme, der Instagram-Account ist furchtbar. Das hätte sich ja keiner denken können, ey. Aber gut, dass du es recherchiert hast. Manchen Menschen sollte man es verbieten, mit Memes zu handeln. Wer in Deutschland wen als was bezeichnen darf, sollen immer noch die Mehrheitsgesellschaft bestimmen, also die weißen Deutschen. Doch so läuft das nicht mehr. In einer Einwanderungsgesellschaft kann nicht eine Gruppe allein bestimmen, wie alle bezeichnet werden. Das Suppengemüse redet im Knollendiskurs jetzt mit und nennt die Kartoffeln auch mal Almanis oder Biodeutsche. Sollte eines Tages endlich die Zigeunersoße aus den Regalen verschwinden und ein kartoffeldeutschen Dip reinkommen, können wir darüber nachdenken, ob wir lieber auf alle Zuschreibungen verzichten, wegen politischer Korrektheit und so. Ich muss wirklich sagen, Ferda, du ekelst mich Woche für Woche aufs Neue richtig fett an. Und mach mal was mit deinem Aggressionsproblem. Das hilft nicht, wenn du das in dich reinfrisst und immer nur in den Spiegel kotzt. Den liest ja fast keiner mehr. Kommen wir nun zu hervorragenden Nachrichten. Das UN-Menschenrechtsgericht hat festgestellt, es ging da um jemanden, der nach Neuseeland geflohen ist von seiner Insel aus, und der sollte wieder abgeschoben werden. Und die UN hat festgelegt, dass wenn du Klimaflüchtling bist, ist das ein Asylanspruch. Der Ausschuss überwacht die Einhaltung des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte durch die Länder, die ihn unterzeichnet haben. Das sind 172 Staaten. Davon erkennen 116 Staaten das Recht der Einzelnen auf Beschwerden bei Verstößen an, darunter Neuseeland und Deutschland. Sie sind verpflichtet, sich an die Vorgaben des Ausschusses zu halten. Das heißt, mehr Flüchtlinge in der Zukunft. Einwanderungsland Deutschland. Ja, aber das klingt ja Klima, also das, dass man jetzt wegen Klima flüchtet, das könnte schwierig werden zu belegen, ne? Ja, so schwer ist es auch nicht. Dann werden es aber richtig viele. Ja. Entweder man macht es sehr schwer oder es werden sehr viele. Oder wie ist das denn, wenn ich Probleme habe bei Kälte oder so? Kann ich dann auch Klima flüchten auf die Bahama? Nee, die sind kaputt wegen dem Sturm. Irgendwo in den Süden halt. Das wäre gut. Ja, Australien hat sich ja verpflichtet. Mallorca. Why EU should ban Hezbollah? Das deutsche Parlament ist ja vorangegangen und hat Hezbollah gebannt, und hier legt ein Artikel dann nieder, warum die EU das jetzt auf EU-Ebene auch tun soll. Falls die Leute sich nicht dran erinnern, Hezbollah ist eine iranisch unterstützte Miliz, die politisch und militärisch im Libanon aktiv ist und dort um iranischen Einfluss sich bemüht, eben im Libanon. Und der Libanon, der hat einen schweren Bürgerkrieg, und deswegen ist die Miliz zum Teil auch gerne gesehen, weil es die Region stabilisiert hat, dass Leute mit Waffen auf der Straße rumgelaufen sind. Also nachdem der Bürgerkrieg abgeebbt ist, hat man sich sozusagen dran gewöhnt, dass die für Recht und Ordnung auch sorgen. Ein Artikel geht halt darauf ein, warum es gebannt werden soll. Ja, das war eine ganz interessante Sache jetzt mit Davos, den Herrschaften in Davos. Und zwar dieses Bild hier oben und unten ist das gleiche Foto. Und das obere ist das, was so eine Presseagentur war, das glaube ich hier rumgereicht hat. Ich sehe jetzt gerade nicht mehr welcher, aber ich meine, so war es gewesen. Und diejenige, die das hier verteilt, das ist die Dame hier. Ja, AP war das, glaube ich. Das ist die Dame hier ganz links im Bild. Die dunkelhäutige Dame ganz links im Bild hat man weggeschnitten. Und nur noch die Luisa Neubauer, die Greta Thunberg und diese zwei anderen Nordeuropäer hat man drin gelassen. Die Schwarze kenne ich sogar. Ich habe mal die Luisa Neubauer sehr im Detail nachrecherchiert. Und da bin ich auch auf sie gestoßen. Also, sprich? Der Name weiß ich nicht mehr. Ich müsste mal Notizen rumkruscheln. Ja, Name ist hier Vanessa. Weil sie schwarz Karte. Ist. Ne? Weil sie schwarz ist, weißt du den Namen nicht mehr, Abel. Ich habe dich bei Sarrazin schon darauf hingewiesen. Das geht so nicht weiter. Typisch Kartoffel. Typisch Kartoffel. Ist eine Knete. Ja, aber ich kann mir ja nicht alle Namen merken. Ich lese voll viel und dann vergesse ich auch voll viel. Allmanns sagen immer, ich lese voll viel, ich vergesse voll viel. Ich finde, man kann ruhig auch mit einem Klingonen auf dem Foto sein. Ich weiß nicht, was die Mädels haben. Aber ja. Ja, ich finde es nur lustig so, ne, dass sie sich dann da wirklich wieder dieses, auch unsere Jugend will hier die Welt retten Ding dann irgendwie nehmen, und die Schwarze schneiden sie dann lieber raus. Nachher merkt noch irgendwer, dass die auch schon was zu sagen hat und nicht nur der globale Süden, von dem immer geredet wird, am Untergehen ist oder so. Die armen Menschen jetzt nur noch uns Europäer brauchen, die für sich für sie einsetzen, weil sie ja nicht nach Davos fliegen können. Oder wer so. Sind eigentlich die beiden rechts? Habt ihr euch mal die Augen von den beiden rechts angeguckt? Die starren so tot ins Leere. Ich meine, Greta feigst ja so ein bisschen wenigstens und Neubauer post wie immer, aber die anderen beiden sehen ja düster aus. Ja, das stimmt. Foto zumindest. Aber ich meine, von der Haltung her, von der, sagen wir mal, von der Bildkomposition, dann haben sie es ja begründet, die Bildkomposition hätte das entschieden oder so. Ja, ist es ja so, dass die vier sozusagen in eine Richtung und die andere auch ein bisschen abseits sich ja, von der Körperhaltung ist. Die, so. Die Luisa ist der Händler von der Greta und die anderen beiden sind einfach so Weltuntergangsgläubige, die mit so einem toten Blick da herrschen. So. Die ja, vielleicht die rechte noch rausschneiden. Kann ja, ich so ein Stück von dem Kool-Aid haben? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, das sind hier die diese Goss aus der Schule von South Park. Da, aus der ja, der dieses, wie heißt das? American Gothic heißt das Painting, ne? Das Bild mit dem Pärchen, die vor der Scheune stehen, dieses ganz berühmte. Oder die Zwillinge aus Shining würden mir auch einfallen. Aber das waren zwei Mädchen, die gleich aussahen. Zwillinge. Ja. Die jungen Leute sehen für mich alle gleich aus. Ich bin da Ageist. Ja, dies hier ist nochmal. Hier sehen wir, warum wir nie wieder über Klimawandel reden dürfen, genau. Weil es gibt den Rechten Munition und Feuer und Unterstützung und wir müssen den Rechtsextremismus verhindern. Und ja, wir haben so ja die Demonstrationen gegen das Tesla-Werk abgesagt, weil da Rechte unter die Demonstranten waren. Wir müssen uns wehren. Also nicht mehr gegen Tesla, aber die Rechten. Umweltschutz gleich Heimatschutz, NPD, da habt ihr es. Ja, und hier noch mal. Sie sind noch zu doof, irgendwelche Themen zu besetzen, oder? Und dritten Weg, das Gleiche, und das ist hier die rechte Partei, Umweltschutz, Heimatschutz, also das ist so ein Ding, was die schon ewig kennen, das seit 90er Jahren kenne ich das schon, den Spruch, Umweltschutz, ja. Heimatschutz. Und ja, ich meine, wenn man bei anderen Sachen irgendwie sagt, so ja, hier, GEMA geht, wie, das soll nicht rechts sein, aber da gibt es doch drei Leute so, und die sind rechts, und die sind ja. Das auch so. Und demnach ist Luisa Neubauer für die NPD und die dritte genau. Weg. Wenn man das so ansetzt, dann sind die Herrschaften jetzt Sympathisanten der rechten Szene damit. Also ich meine, nach der gleichen Logik. Was ich beunruhigend finde, ist, sag mal, hat der dritte Weg den gleichen Designer wie der Wachturm? Das könnte, finde ich auch, muss so ein Vielleicht. Vom Wachturm sein. Sieht so aus. Der auch hier unten dieses, der dritte Weg. Der Weg zwischen Sozialismus und Kapitalismus, das in der Mitte. Nicht der, was soll das denn sein? Der dritte Weg geht irgendwo rechts ab. Ja, was soll das denn sein? Der dritte Weg dazwischen, Kapitalismus und Sozialismus. Ja. Die wollen so eine Fusion von Nationalismus und Sozialismus, glaube ich eher. Ja, Faschismus. Stimmt, so hieß es. Also Faschismus ist ja Kommunismus, aber mit Essen. Also. Ich glaube, ich hatte tatsächlich gedacht, die hätten irgendein wirtschaftliches Merkmal oder so. Ich weiß nicht, ich mache mich mal schlau drüber. Vielleicht haben sie da irgendwas oder so. Benito, wir müssen uns was ausdenken. Ja. Wir sind der gleiche wie in Moskau, nur viel Pizza und Nudeln. Ist in Ordnung. It's a me, Benito. Erstmal. Ja, apropos Benito, the far right is going global. Von Le Pen, ihrer Front National und von der AfD sind ein paar Leute nach Kaschmir geflogen und haben sich Kaschmir angeguckt. Und die Evian Leidig, die ist eine Frau, die halt diese far right Studies halt da mitmacht. Und die far right Studies sind so irgendwie Leute, die zwar nicht in der Lage sind, irgendwie Far-Right-Leute zu deprogrammieren, aber in der Lage sind, die ganz gut zu beschreiben und hinterher zu recherchieren, was die so machen. Und die regt sich halt drüber auf, dass die böse AfD und der Front National nach Kaschmir geflogen sind. Ja, das war's auch schon. Und hier haben wir ein wunderschönes Kärtchen und der Link in dem Tweet, der geht zu einem Iran-Dossier, was die erste Buchseite ist von einem richtig guten Buch, was allerdings ein Hunderter kostet, aber was die Situation um Iran herum sehr gut beschreibt. Und in der Karte sehen wir die verschiedenen Einflussgebiete, die der Iran im Mittleren Osten hat. Also wenn du noch ein bisschen weiter runter scrollst, dann Dann sehen wir unten auch noch den Jemen. Und ja, also die Karte, die solltet ihr euch mal in Ruhe angucken. Wenn es um Soleimani ging, also mit der Kutzfonds-General, der da getötet worden ist, der hat halt diese Auslandsoperation, hat er angeführt, die im Jemen, die im Libanon, die im Irak, Afghanistan, Pakistan war jetzt nicht so sein, sondern eher halt die westlichen Sachen. Und das solltet ihr halt vor Augen haben, wenn ihr den Mittleren Osten anguckt, ist das halt auch ein Stellvertreterkrieg zwischen Saudi-Arabien und Iran. Und die buhlen da überall um Einfluss. Und es ist sozusagen ein regionaler kalter Krieg zwischen den beiden muslimischen Supermächten. Also, ja. Ich habe die Woche auch eine Doku über das Thema gesehen. Da ging es um eine Miliz im Irak, die da praktisch, die waren halt nach dem Ende des Kampfs gegen IS so mächtig, dass der irakische Staat diese iranisch finanzierte Miliz praktisch offizialisieren musste. Genau. Und die müssen da jetzt, die machen da jetzt alle möglichen Verwaltungsgeschichten und setzen sich da fest. Und das Geilste war, dass sie dann haben dann in dem Hauptquartier von denen gefilmt, durften aber nicht die beiden Poster von Khomeini und Khamenei an der Wand filmen und solche Sachen. Ja. Also ja, das ist schon ziemlich, also Iran sackt den Irak mehr oder weniger ein gerade. Ja, wortwörtlich. Also. Für die Meldung an der Seite auch gut. Nicki Minaj und Meek Mill. The Rise of Digital Propaganda, an Alt-Right Phenomena. Hier wird mal wieder von einem War-Institut darüber gesprochen, dass die Far Right eben mehr an Einfluss erhält. Und the first comer has an easiest and copying the process will be extremely difficult. Following the scandal, an infrastructure for data harvesting has started to be regulated. The UK Information Commissioner Office, ICO, was granted new powers in the Data Protection Act 2018, and the European Union introduces General Data Protection Regulation in response to the scandal. Also Cambridge Analytica kommt da nochmal hoch. Facebook has been forced to refine its policies on data sharing and results. New data from the platform is less available now than previously. Da geht man halt drauf ein, dass die Linke zu langsam war, drauf zu reagieren, dass eben neue Strategien von der Rechten verfolgt werden. Und das Spezielle daran, warum ich die News eingereicht habe, es ist halt von Strife. Und Strife ist ein akademischer Blog vom Department of War Studies at King's College. Also das sind halt schon in den höheren Echelons, wo man sich halt darum bemüht. Und ich fand das ganz interessant, warum sozusagen das Department of War Studies dahinter ist. Also spricht alles für den vierte Generations Konflikt, also Fourth Generational Warfare. Also ja. Genau, und dann ist diese Woche hier so eine Grafik rumgegangen, die aus diesem neuen Buch stammt von dem Herrn Stegemann von Öffentlichen Rundfunk und noch irgend so einem Heini. Und die haben hier irgendwie wieder so ein wildes Netz gesponnen aus allen möglichen Akteuren, die hier angeblich alle irgendwie zusammen sind und so. Und woran mich das direkt erinnert hat, ist diese Nummer hier, die wir vor 2 Jahren, glaube ich, hatten, wo hier irgendwie auch, wo sie nur irgendwie geguckt hatten, wer spricht in seinen Formaten irgendwie mit wem. Und daraus haben sie dann hier dieses Ding hier gekettet und nannten das dann irgendwie Alternative Influence Network on YouTube. Sozusagen rechtspopulistische Schattenkrieger-Armeesoldaten. Ja, mich erinnert das auch diesen, wie hieß der, Luca Henny oder so, der immer diese Analysen gemacht hat? Nee, Luca Hammer heißt er. Hammer, ja, genau. Ja. Ja, auf jeden Fall daran hat mich das halt erinnert. Das war ja auch schon so ein Quatsch irgendwie, wo man da lauter Leute in einen Topf geschmissen hat, die eigentlich, mal abgesehen davon, dass sie sich miteinander reden, größtenteils halt auch, um sich zu duellieren da irgendwie, ne, weil sie sich halt eben gerade nicht einig sind. Dieses Ding hier fabriziert und genauso wirkt das hier auf mich auch. Also. Ja. Also. Ja, genauso. Aber es ist halt wieder so ein Ding, wo dann irgendwie die nächsten Leute irgendwas draus spinnen, dass das dann ja auch wieder Einflussnahme ist oder so. Was haben sie hier drüber geschrieben? Kann man das irgendwo sehen? Besonders witzig war doch, glaube ich, dass irgendwie alle geschrieben haben, dass Honigwabe keine Verbindung hat zu Idiotenwatch. Also. Ja, die stimmt. In verschiedener Weise bei YouTube aufeinander Bezug nehmen. Ja, die rechte Mobilmachung, das ist das. Oder in der Searchbar, also das kann ja alles sein. Also. Ja, und das Buch heißt Die rechte Mobilmachung, wie radikale Netzaktivisten die Demokratie angreifen. Und dann, ja, und dann bastelst du dir hier halt so ein Bullshit irgendwie zusammen. Und wir sind wieder nicht da drin. In dem einen nicht und in dem anderen auch nicht. Schande und über uns. Ja, nicht genug Leute verlinkt wahrscheinlich. Unser Außenkorrespondent Stapelchips hat gerade eine traurige Meldung für alle Freunde des Basketballs getwittert. Beziehungsweise in unsere Gruppe gepackt. Kobe Bryant ist tot. Hubschrauberabsturz. Okay. Ist wohl ganz frisch gerade. Also alle, die Basketball mögen, können morgen schon mal den schwarzen Jersey rauslegen. Der Tichy hat die Claudia Roth angezeigt und war dann ihr vor Gericht und das Gericht hatte persönliches Erscheinen angeordnet, aber es kam trotzdem nur ihr Anwalt. Und die hat sich wohl ein bisschen pfleglich benommen, wie der Tichy beschreibt. Ich fasse das mal ganz kurz zusammen, was da im Prinzip herausgekommen ist. Die Roth hat gesagt, dass sie ihr Geschäftsmodell auf Hass oder Hetze und Falschbehauptungen oder so aufbauen würden. Ja, also das Geschäftsmodell von Tichys Einblick. Ja, genau. Und anderen rechten Medien oder so hat sie es genannt. Aber Tichy hat sich eben dagegen gewehrt und das Gericht ist sich wohl nicht so ganz eindeutig, was es da entscheiden soll. Er vermutet, dass sie Roth freigesprochen wird und dass dann damit diese Äußerung zu einer Meinungsäußerung erklärt wird. Und dann hat der Tichy so süffisant angekündigt, dass er dann den Spiegel auch von sich aus irgendwie denen vorwerfen wird, sozusagen, dass deren Geschäftsmodell auf Falschbehauptungen oder sowas beruhen würde. Weil es ja einfach nur eine Meinungsäußerung ist. Ne? Also ist es natürlich nicht in Wirklichkeit, ist es ja eine Tatsachenbehauptung und eigentlich kann man das so nicht durchgehen lassen. Eigentlich müsste die das untersagt bekommen oder ne, eine Unterlassungserklärung oder sowas dann schreiben mindestens. Weiß nicht genau, wie es dann läuft. Aber Tichy sieht da nicht so gute Karten für sich. Ja, schauen wir mal. Fand ich aber nicht schlecht. Und der Anwalt hat sich da, wie gesagt, ein bisschen daneben benommen, das hat er so beschrieben. Naja. Ja, das ist auf jeden Fall Amateur-Gemurkse, ne? Also da haben wir das eben schon bei dem Ding von eben schon professioneller gesehen, weil das ist halt wieder so eine Sache, da sagst du dann so, ja, wir haben ja nun mal geguckt, wer da mit wem irgendwie was macht und so. Ne? Wir haben ja nicht gesagt, dass die alle recht sind. Steht zwar unten drunter ein Netzwerk der neuen Rechten oder so, mhm. oder so ein Krempel, ne? Aber wir haben es ja nicht gesagt, dass jetzt jeder von denen jetzt neu rechts ist oder so. Aber in diesem Fall hat die Dame ja schon gesagt, dass diese Leute jetzt hier, Hendrik Broda, Tichys Einblick halt eben neurechte Plattformen sind, deren Geschäftsmodell auf Hetze und Falschbehauptungen beruht. Und von daher, also das ist auf jeden Fall. Tichys Klage bezog sich nur auf die Aussage mit den Falschbehauptungen, ne? Also, ja, Hetze ist ja jedenfalls nochmal eine. Neurechte hat ihn nicht gestört, ja. Sorry? Neurechte hat ihn nicht gestört, oder wie? Na, ja, das hat er sich verkniffen, da noch zu klagen, ne? Der hat sich ja für den schwersten Punkt genommen, denke ich mal. Ich denke mal, Neurechte kannst du halt auch nur sehr schlecht irgendwie, dann sagt die Rot, sie versteht was anderes darunter, bla bla bla. Genau. Und auch Hetze, auch aber Falschbehauptung ist halt gerade im journalistischen Bereich eine Sache. Ja. Da würde ich auch nachhaken. Eher angreifend oder so. Ja, so geht die dann vor, dass ich noch darüber ausgelassen, dass eben sie ja doch sein hohes Amt hätte und diesem natürlich mit dem Verhalten auch nicht gerecht würde, ne? Und dem Verhalten des Anwalts. Naja. Ausschreitungen bei Indymedia-Demo. Linkes Aktionsbündnis haben in Leipzig gegen das Verbot des Online-Blogs links unten Indymedia protestiert. Dabei kam es zur Auseinandersetzung mit der Polizei. Obwohl alles friedlich war, sind aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen 6 Polizisten verletzt worden. 13. Ja. Ah, ich hatte nur 6 auf dem Schirm. Ja, die Tagesschau hat das geschrieben, irgendwie diese ganze Sache zusammengefasst mit den Böllern und den Bengalos und den Steinen, die da geflogen sind, den Autos, die zerstört worden sind. Und der letzte Satz war dann, vorher hatten 1600 Menschen friedlich protestiert. Es sieht auch schon aus wie friedlich protestierende Leute. Ja, komplett vermummt und so. Also. Und ich habe gestern Flak dafür bekommen von jemandem, dass ich gesagt habe, hier sollte, hätte die Polizei ruhig auch mal von ihrem Gewaltmonopol Gebrauch machen können. Aber und dann sagen mir die Leute, ja, willst du, dass es hier wie in Russland wird? Und das will ich nicht, aber können wir uns auf Frankreich einigen? Ja, können wir irgendwie was dagegen tun, dass diese Leute ständig das Recht brechen und sich über unsere Gesetze hinwegsetzen? Die Polizei hat die natürlich aufgefordert, mit Feuerwerk und Vermummung aufzufordern, und dafür ist die Polizei ausgelacht worden. Ich erinnere mich an die 80er. Ich weiß, wie Demos da waren. Diese Kinder würden auf einer 80er-Demo keine 5 Minuten durchhalten. Da waren Knüppel im Einsatz und nicht zu knapp. Und manchmal wünsche ich mir, man würde heute auch mal wieder zeigen, wir haben ein Gewaltmonopol und wir haben Regeln. Vorsicht, kurze Zündschnur. Ja, ich weiß. Auf der Seite einer Gewerkschaft erscheint ein kapitalismuskritischer Kommentar und Marktgläubige und AfDler so und dann ein Kind. Man ist auf den linken Haufen oder was? Marktgläubige. Vor allem, wieso Marktgläubige und AfDler zusammen? Also ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es eigentlich ganz gut. Warte, ich muss mir nur mein Zitat raussuchen. Zu Beginn der 2020er Jahre setzt sich ein Zeitungssterben fort. Das hat viel mit dem Hyperkapitalismus zu tun, dessen Geburtsstunde mit dem Ende des Kalten Krieges zusammenfällt. Also vom Hyperkapitalismus habe ich noch nichts mitbekommen. Sonst könnte ich an zwei verschiedenen Polizeien mir je nach Preis raussuchen, welche der Polizeien der lokalen für mich, für meine Sicherheit zuständig ist. Das wäre Hyperkapitalismus. Aber sowas haben wir. Vor allen Dingen, was hat denn das Zeitungssterben mit Konsumverzicht, dass man irgendwie für später dann mehr Geld irgendwie hat von dem Geld, was man vorher hat, Investitionen und so weiter zu tun. Ja, also ja, das, auch her, das auch. Zeitungssterben ist keine Medienkrise, es ist die Folge des Wirtschaftssystems, dass sein angestammtes Gesellschaftssystem die Demokratie nicht braucht. Das ist die Folge des Wirtschaftssystems, dass wir auf Internet umstellen zum Beispiel. Deswegen werden auch immer mehr Bankfilialen geschlossen. Herrgott, das ist eine ganz normale logische Folge. Ja, genau, dass man Demokratie eine Zeitung zu Hause nicht mehr braucht aus Papier. Das ist einfach überflüssig, total Blödsinn. Das Zeitungssterben ist Ausdruck einer tiefgreifenden Systemkrise. Ja, genau. Ja. Die nennt sich Internet und da kämpfen die schon lange gegen. Ja. Auf verlorenen Posten. Ja, das haben auch diverse Leute kommentiert dazu, ja. Dass jetzt irgendwelche Amateure mal eben irgendwie Medien machen können und denen dann damit Konkurrenz machen teilweise. Weil es halt interessanter ist, Joe Rogan oder was der Himmel nicht was. Random Scrubs kriegen Millionen Publikum, also. Und die hier da fühlen sich klug und berufen, die Gesellschaft zu ordnen, und niemand hört ihnen mehr zu. Demokratie, ja. Die Demokratie ist, wenn alle Leute das glauben, was in der Zeitung steht. Und das Ding ist ja auch, bei diesen Zeitungen schreibt eine Handvoll Leute und die müssen alles abdecken. Und dann hast du ein Medium wie YouTube, wo völlig verrückte Nerds zu manchen Themen Videos machen, Professoren Videos zu Themen machen, wo Leute, die einfach tausendmal mehr über ein Thema wissen, Inhalte zu den Sachen machen, für die sich Leute interessieren. Warum soll ich mir so einen lahmen Abklatsch von irgendwem, der macht einen halben Tag Sport und den anderen halben Tag macht er irgendwie Kultur und der schreibt dann was über einen Film. Warum soll ich mir was von dem angucken und nicht irgendwie jemanden im Internet? Die verstehen einfach nicht, dass sich das ändert. Diese Journalisten noch einordnen. Ja, da guck mal, wenn ihr es jetzt selbst auf das Format beziehen würdet, was wir selber hier machen, also mit den Weltraumaffen, wir haben regelmäßig Stories, die wir aufgreifen, bevor sie auf die Mainstream-Medien übergehen, und Menschen sehen darin halt ein Stück weit Mehrwert, wenn sie sich halt einen Podcast anhören, während statt dass sie halt Zeitung lesen. Also ich keine Ahnung. Also hier wird man auch gut informiert und wir korrigieren alle unsere Fehler regelmäßig. Also wenn sie uns auffallen. Also, Auto Radio läuft ja auch nur blöde Musik. Ja. Ja, und auch in Düsseldorf wird konsolidiert. Die Westdeutsche Zeitung möchte die Mantel-Redaktionen zusammenlegen. Für Düsseldorf, ja, sowas Ähnliches haben sie in Dortmund auch gemacht. Da haben sie einfach eine kleine Lokalzeitung dazugekauft und machen jetzt den Lokalteil aus einer Hand. Und so wird da überall konsolidiert im Medienbereich, ne, im Zeitungsbereich. Die Zeitungen sterben im Prinzip und ja, sind so in den letzten Zuckungen eigentlich. Also, das ist doch auch noch nicht die letzte Maßnahme, die da passiert. Ja, ich denke mal, dass es den Kram wahrscheinlich noch eine ganze Weile geben wird, aber totgesagt leben länger, so nach dem Motto. Ja, gut. Aber, oder so. Ja, ich meine, vielleicht meinen sie das ja auch mit diesem Kapitalismus-Kram, dass dann irgendwelche Leute kommen und sagen so, wir legen jetzt alles zusammen oder so ein Zeug, schmeißen die Hälfte der Leute raus oder so. Ja, klar, das ist auch eine logische Folge, dass man da irgendwie konsolidiert und Dinge zusammenlegt, wenn die Nachfrage sinkt sozusagen, das macht man in allen Bereichen so. Das ist jetzt halt für ein Zeitungswesen nichts Besonderes. Ja, ja, aber weil die Nachfrage sinkt halt und nicht, weil der, ja, nicht weil, weil der Kapitalismus so böse ist. Ja, genau. Weil die Leute, die in dieser Demokratie sind, sich mehrheitlich dafür entscheiden, dass sie das Geld dafür nicht ausgeben wollen, für den Kram. Richtig. Und unser Staat muss das noch ein bisschen stützen. Also das ist für mich auch so ein bisschen sowas wie ein Kohlepfennig oder so. Mhm. Ja, ich habe Angst, dass sie dabei herbeischreiben, dass man irgendwie einen Staatsfonds braucht, um die Zeitung am Leben zu halten. Oder ja, so. Wie gesagt, die Zahlen sind ja jetzt erstmal die Zustellerkosten oder so 40 Millionen. Und ja, das ist natürlich auch kein Dauerzustand. Da werden die Leute ja aufbegehren gegen auf Dauer. Das ist ja wieder blödsinnig. Aber dass man das eine Weile macht, ist ja okay. Ne? Dass man sich ein bisschen, dass man sich dann sterben lässt in Ruhe, wie die Kohle eben gestorben ist in Ruhe. Ne? Die Kohleförderung. Finde ich schon okay. Ja, auch das von Horizont die Meldung bestätigt ja den Trend, dass alle Auflagenzahlen irgendwie in den roten Bereich rutschen. Von fast allen Zeitungen, ich glaube, einige Springerblätter machen noch ganz gute Auflage, aber es bröckelt halt eigentlich an allen Ecken. Ja, und Digital-Abo steht hier drin, wenn halbwegs stabil. Ja. Ja, das kann ich auch verstehen. Das ist ja dann auch ein Markt, der wiederum vielleicht sogar wachsen müsste eigentlich. Dekolonialisierung in den Großbritannien. Die Black Studies fordern, dass man weniger Dead White Males liest. Und müsste das nicht Dekolonialisierung heißen? Dekolonialisierung, genau. Kolonisierung? Kolonie. Steht da nur. Naja, egal. Ich muss nur... Wo sind meine Notizen? Ich hab's gleich. Auf jeden Fall will man, dass man eben weniger von den alten weißen Männern liest und die Studierenden haben Druck gemacht und einige britische Universitäten haben reagiert. Sie haben Lehrpläne und Leserlisten entkolonisiert. Nicht nur die weißen Autoren sollen ausgeführt werden, davon sind längst nicht alle begeistert. Der Lehrplan als Ausdruck weißer Identitätspolitik. Jungen, keiner von euch hat jemals echte weiße Identitätspolitik erleben müssen. Das Problem mit der Aufklärung ist, dass sich dabei angeblich Wissen von Europa aus die ganze Welt verbreitet und der Rest der Welt aufklärt. In Wahrheit hat sich die Aufklärung aber auf die Grundlage arabischer und afrikanischer Vordenke entwickelt. Es gab zum Beispiel einen tunesischen Gelehrten, der hat wie ist nochmal der Typ, der den Kapitalismus... Ah, mein Gehirn! der hat was der... Jetzt habe ich einen Faden verloren. Der marokkanische Gelehrte, der irgendwas schon früher gesagt hat. Der hat den Freihandel, vom Freihandel erzählt, dass in Europa noch gar nichts mit Wirtschaft am Start war. Und Adam Smith war, er hat das, was Adam Smith erzählt hat, vorausgenommen. Und ja, solche Leute wollen sie halt mit aufnehmen. Aber das Ding ist, dass ich von diesem Typen, der dem Adam Smith vorausgegangen ist, auch nur über solche Lehrpläne erfahren habe. Also überall, wo irgendwie Geschichte oder so eben so Lehrpläne gelehrt werden, ist es schon bereits enthalten. Aber ja, und der fucking Unterschied ist ja wohl, dass dieser Marokkaner null Einfluss auf irgendwas gehabt hat. Ja. Also, und Adam Smith hat schon. Ja. Also. Und darum geht es ja auch so ein bisschen um, also ich, das ist, Das ist völlig. Wir haben auch was gemacht. Guckt her. Wir haben hier einen, der hat irgendwann auch mal was gesagt und dann ist ein Sack Reis umgefallen. Nichts ist passiert. Aber der ist genauso wichtig. Warum macht ihr dann nicht eure eigenen Universitäten woanders? Ich werde schon wieder sauer. Das ist doch, warum werden diese Leute nicht gelehrt? Da in jeder zweiten Stadt in Afrika. Warum? Nee, ich rede jetzt nicht weiter. Ja, und vor allem, also der Lehrplan als Ausdruck weißer Identitätspolitik. Also mir ging es noch nie, wenn ich ein gutes Buch gelesen habe, um die Hautfarbe von den Menschen. Also noch nie. Also ich, keine Ahnung. Mir geht es dann um das Wissen selber. Also, das ist ja auch irgendwie echt komisch, oder? Ja, und da haben wir gleich den nächsten. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das nennen soll. Schafft die Hausarbeiten ab. Denn sie sind reine Zeitverschwendung für Studierende und Dozierende. Schafft doch auch die Prüfungen ab. Schafft die Examen ab. Schafft die Zulassungsprüfungen ab. Schafft alles ab. Schafft die Universitäten ab und gebt jedem einen Stempel. Wenn du nicht mal mehr in der Lage bist zu verstehen, dass eine Hausarbeit dazu da ist, dich darauf zu trainieren, wissenschaftlich zu schreiben, ordentlich zu zitieren und irgendwie wissenschaftlich bei den Quellen zu arbeiten, dann hast du an der Uni nichts zu suchen. Und da sagen die Leute, da sagen die Leute immer, dass bei uns nichts Neues kommt hier und keine neuen Ideen und so. Endlich wird hier mal progressiv nachgedacht, was man machen könnte. Finde ich gut, Mars. Ich bin voll dafür. Manchmal dauert es Monate, bis man die Note für eine abgegebene Arbeit bekommt. Das Leben ist kein fucking Ponyhof, Maximilian Senf. Und deine Professoren oder deren Hiwis haben mehr zu tun, als nur die Arbeit vom Herrn Senf zu. Wissenschaftliche Arbeiten sind nur wichtig, um Noten und Credits zu sammeln. Das war's. Man schreibt sie nur für die Uni. Ja, genau wie alle deine Klassenarbeiten und deine Hausarbeiten in der Schule und jedes Diktat, das du geschrieben hast. Ich verstehe nicht, was du willst. Verstehst aber schon, dass Repetition und so, dass das ein wichtiger Anteil am Lernen ist, dass man nicht nur sagt, ja, ich soll Fußnoten schreiben, ja, Quellen müssen korrekt sein, ja, ich glaube, ich habe es verstanden, kriege ich jetzt einen Abschluss. Lernen, selbst zu lernen, das steht ja auch dahinter. Oh Mann, andere Prüfungsformen sind sinnvoller. Und dann offene Fragen oder Multiple Choice, ja, das kann ich mir vorstellen, hättet ihr gerne. Alles nur noch Multiple Choice. Wer ist cool? Marx oder Adam Smith? Marx, richtig, oder was? Du hast nichts an der Uni zu suchen. Und jeder, der so denkt, hat nichts an der Uni zu. Es gehen sowieso viel zu viele Leute auf die Uni. Ich denke, da sollte man ansetzen. Eher als die Hausarbeiten abzuschaffen. Ist doch Kindergarten hier. Na komm, Chris. Die Überleitung war doch jetzt praktisch. Kindergarten. Na, kein Karneval am Rosenmontag in Erfurt. Ja, hier haben wir eine Kita, die möchte, dass die Kinder nicht kostümiert kommen am Faschingsmontag und am Faschingsdienstag. Für Kinder ist Fasching ein Anliegen, sich in jemanden zu verwandeln, den sie als Held oder eine Person, die sie gerne sein möchten. Heißt das in dem Elternbrief, man erkennt... In dem Text schreiben sie, dass sie sich jeden Tag verkleiden, die Kinder. Jeden Tag irgendwie Karneval sein könnte. Oh Mann. Außerdem gab es eine Faschingsfeier mit Verkleidungen. Das heißt, das muss ja reichen für die Kinder. Hm? Ja. Und auch die Kinder, die da nicht konnten oder so, die dürfen sich auch nicht verkleiden. Wenn die einen sehen, der verkleidet ist, dann sind die aber fürs Leben geschädigt, wa? Ja, das ist ja das Geilste, dass sie irgendwo... Genau hier. Einerseits, so Rebecca Heuschkel, gehe es im Rahmen des pädagogischen Konzepts darum, Stereotype zu vermeiden. Andererseits kann eine Kostümierung Angst und Überforderung bei den Kindern auslösen. Vor allem für Kleinkinder ist es befremdlich, wenn sie ihr Gegenüber nicht mehr erkennen können. Kann bitte jemand an die Kinder denken? Also. Ja, es gibt das ja, dass Kinder sich manchmal erschrecken vor Kostümen. Früher ja, haben Kinder damals schon... Das ist ja ein Karneval, den wir dann eher nicht der Fall, weil alles schon verkackt. Kinder überfordert. Damals, vor 200 Jahren hatten Kinder in dem Alter schon einen Job. Also ich kenne ja Ahnung. Ich kann mich noch genau erinnern, es gibt ein Foto sogar von mir im Kindergarten als Koch. Mit einer Schürze und einer Kochmütze und einem Schaumlöffel in der Hand. Hier haben wir das Medium, den Medium-Blog von Nassim Nicholas Taleb, ein ehrenhafter Mann, der viele kluge Dinge geschrieben hat, sich manchmal aber aufführt wie jemand, der nicht so klug ist. Und Inserto heißt seine Ideenreihe. Es geht darum, dass in der Regel die Menschen, wenn sie planen oder wenn man versucht, einen Plan zu machen für die Zukunft oder Dinge umzusetzen, dass man Black Swans übersieht, also schwarze Schwäne, was große unerwartete Ereignisse sind, wie zum Beispiel ein Virusausbruch oder eben ein Börsenkrach. Und hier schreibt er uns eine Anleitung, How to be Rational about Rationality. Allgemein kann ich sagen, seine Bücher sind sehr empfehlenswert. Der Mann hat die Weisheit mit Löffeln gefressen, ist aber auch mit Vorsicht zu genießen. Also er sagt zwar, viele Modelle sind falsch, aber wenn du keine Modelle mehr hast, dann kommst du auch nicht, also wirst du auch nicht glücklich. Also, ja. Heiderabad, 436 Milliarden Euro. Ja, das ist das, was der Staat nicht an Schuldzinsen zahlen musste, weil die Zinsen so niedrig sind. Man hat irgendwie einen Zinssatz von jetzt gegengerechnet mit einem Zinssatz von vor 5 Jahren oder so, weiß ich nicht ganz genau. Auf jeden Fall sind die Zinsen ja gefallen und dann braucht man eben auch weniger Schuldzinsen zahlen. Sind in Deutschland über die Jahre immerhin 435 Milliarden gewesen. Schon eine schöne Ansage, kann man was mitmachen. Ne? Hat man aber nicht. Hat man in sinnlosen Scheiß gesteckt. Ja, im Prinzip ja. 120 Milliarden. So ist es auch. Ne? Die Deutschen wurden ja auch international mal wieder ermahnt jetzt in Davos, dass sie doch mal ein bisschen ihre Binnenwirtschaft stärken sollen und nicht immer nur ja, ihren Export hochhalten sollen. Fand ich gar nicht so schlecht. Weiß jeder Total War-Spieler. Man kann sich nur nicht auf die Einkünfte aus Handelsverträgen verlassen. Wenn einem der Erste den Krieg erklärt, ist es vorbei. Ja, so soll es nicht kommen, aber man könnte da vielleicht mal die Ermahnung auch wahrnehmen und vor allen Dingen ein bisschen von den Talers, die da eben ja auch überzählig sind momentan, in die Bienenwirtschaft stecken, finde ich schon nicht so verkehrt. Ja, und hier schreibt dass mal wieder gegen das Verteidigungsministerium geklagt wird, wegen der Vergabe von Schiffsbauten. Da geht es auch um mehrere Milliarden Euro. Allerdings ist es wohl beim Ministerium und wegen der Größe der Aufträge nicht unüblich, dass da irgendwie irgendwer jemand verklagt oder so, das Ministerium auch mal verklagt wird. Also das ist mir so eine Standardmeldung im Prinzip. Wenn es ums Verteidigungsministerium und seine Anschaffungen geht, ne? Dafür gibt es ja dann auch ein extra Anschaffungsministerium oder wer es heißt. Ja. Anschaffungsministerium. Ja. Verteidigungsministerium. Ja, ja. Das ist ähnlich wie ein Nagelstudio, ne? Hier haben wir mal wieder eine schicke Grafik. Numbers of protests worldwide increasing at an increasing rate. Also wir haben immer mehr Proteste. 2000 waren es noch 3. 2011 waren es 51 mit dem arabischen Frühling. Mittlerweile 2019 hatten wir 54 und die Zahl steigt und steigt. Die Leute. Ja, wenn jeden Freitag irgendwelche Äffchen in allen Städten der Welt und jeden, weiß ich nicht was, irgendwelche Gelbwesten und so. Hongkong, King Kong. Wuhan. Ich fand es sehr lustig. Brad Glasgow hat gewitzelt, dass Blizzard jemanden entlassen hat, weil er schlecht über den Coronavirus geredet hat. Und es haben wirklich Leute geglaubt. Nur mal am Rand. Nein. Feuer bei Globushersteller in Krauchenwies. Polizei geht von Brandstiftung aus. Ich verdächtige die Flat Earth Society. Ja, also ich denke mal, das hatte die Firma nicht auf der Karte. Ja. Keine Gruppe aus der gehabt. Restrained, A New Foundations of US Grand Strategy. Das war ein sehr interessantes Buch über Geopolitik der Vereinigten Staaten. Generell seit 1945 ist ja die USA als Hegemon unterwegs und tut immer vorauseilend einschreiten in Krisengebiete. Und die Idee hinter dieser Strategie ist, dass sozusagen ein weiterer Zweiter Weltkrieg verhindert werden kann, dadurch, dass sie regionale Spannungen eben entladen, dadurch, dass sie eben vor Ort sind mit Truppen. Und hier in dem Buch geht man auf die verschiedenen halt Flashpoints an die verschiedenen Hotspots, die es halt gibt, wo es halt zu einer Krise kommen kann, ein und erklärt, wie es sozusagen das regional gelöst werden kann, ohne dass die USA eine Präsenz hat. Und das ganze Buch argumentiert, dass die USA ihr Verteidigungsbudget auf was glaube ich 2,5% des BIP, aktuell sind es ja mehr, zurückdrehen sollten. Und das Buch legt halt geopolitisch schön und sauber, ordentlich ausformuliert dar, warum die USA sich zurückziehen könnte in der heutigen Zeit. Was ich mal halt zu dem anderen vorherrschenden geopolitischen Themes mal ganz interessant fand. Also es gibt auch ordentliche Theorie dafür, dass die USA nicht die Rolle einer Weltpolizei einnehmen muss. Also. Und das Buch, das legt es halt wunderbar dar. Also das hat mir sehr gefallen. Sehr gutes Buch. Ja, kommen wir zum Wuhan-Virus. In dem Archiv sehe ich gerade, es ist bei 1300, sind glaube ich 1800 derzeit. Nee, 2116. Das Archiv hat eine kleinere Zahl. Wir haben hier im Archiv haben wir einen Link von einer Seite, die das ganz gut darstellt. Das ist eine Bloggerin, die halt von der Arbeit her, das relatiert bei ihr zusammen, Center for Systems Science and Engineering. Und die hat eine Karte gemacht, wo sie halt die Ausbrüche von dem Coronavirus aufzeigt. Und man ist sich von der Ursache noch nicht genau einig, wie das dazu gekommen ist, aber es sind mehrere Städte mit, was waren es, 30 Millionen Menschen sind unter Lockdown, sind 2116 confirmed cases und total deaths sind 56, recovered sind 52 und ja, hier habt ihr eine gute Quelle in den Karten, also eine gute Quelle in den Quellen, wenn ihr euch auf dem Laufen halten wollt mit dem Coronavirus. Ich trinke das Zeug sowieso nicht. Ich schon, ziemlich lecker mit einer Limette oben drin. Ja, aber das ist ja auch gerade der Gag, dass die Limette ist ja zum Desinfizieren der Flasche eigentlich in Mexiko. Ja. Damit aber du halt keine Krankheiten kriegst. Aber in Deutschland, die meisten Leute in Deutschland stecken die ja in die Flasche rein. Ja. Chinese Mexikanerinnen, die müssen dann da sitzen dann da und versuchen mit zu haken, das wieder aus den Pfandflaschen rauszuholen. Findet ihr das fair? Ja, das stimmt. Das ist fies. Chinese city orders workers to build a dedicated coronavirus hospital in 6 days in a desperate bid to tackle the deadly outbreak. Was ich einfach nur heftig finde. Also 6 Tage, um Krankenhaus zu bauen. Also. Wer macht, ne? Es ist heftig. Also. Und aber der Artikel geht generell nur aufs Coronavirus ein und ist auch schon wieder veraltet, weil 3 Tage alt. Also. Und auf Twitter ging ein viraler Thread rum, Coronavirus ist a 3.8, wo jemand, der Statistik nicht so ganz versteht, falsche Informationen rumgedonnert hat, die sich halt spektakulär anhören. Und das ist viral gegangen mit über 10.000 Retweets und hier die Korrektur hat halt 3.000 Retweets. Und hier geht er halt drauf ein, wie schlimm das halt ist. Also von der Krankheit her, wie man das einordnen soll. Und ja, also. Ja, aber es ist schon mal wieder ein Wachrüttler. So. Das steht auch immer so hinten auf der Bühne in der Nähe des Vorhangs, wo es keiner so genau sieht. Aber der Planet wird sich schon was suchen, um uns loszuwerden. Ja, das stimmt. In Hesse sind die Knirschen rechtswidrig. Also die Knirschen brauchen nicht bezahlt werden nach einer bestimmten Zeit. Ich glaube, das gilt jetzt bis vor einer Weile und ist so zwei Jahre oder so zurückzurechnen. Nämlich da, wo man angefangen hat, externe Firmen zu beauftragen, Knirschen zu schreiben. Und das ist nicht rechtens, hat das Verwaltungsgericht, glaube ich, gesagt. So geht's nicht. Das muss die Stadt selber machen, wenn sie die Kohle dafür haben will. Und dementsprechend auch die Leute da rückwirkend die Dinger nicht bezahlen. Allerdings gibt es bezahlte Kohle auch nicht zurück. Ne? Da war schon irgendwie Millionenknöllchen. Wir haben das Geld auch schon lange ausgegeben. Das hat auch eh keinen Wert mehr. Also, wir haben das gleich für Nutten und Koks rausgehauen. Wir sind in Frankfurt her. Aber es ist schön, dass hier für den Chris extra der Scheibenwischer über dem Schriftzug Frankfurt so. Man kann nur Stadt am Main lesen. Ja, das ist auch schon, mehr kann ich nicht tolerieren, tut mir leid. Ja, aber du weißt, ne? Die haben den Tabellenführer geschlagen. Hm? Nee, weiß ich nicht. Ach so, apropos der Korrektur, was ich vorher gesagt habe, ich habe unter einem Stream von uns, wo wir das über LOL gesprochen haben, habe ich zwei Leute gehabt, die mich korrigiert haben, die meinten, dass in LOL übelst geflamed wird, und ich habe jetzt die Tage mal wieder ein bisschen LOL gespielt, und ich muss schon sagen, wird schon viel geflamed, aber wird viel weniger geflamed wie früher. Aber es stimmt schon. Muss ich dich aber auch korrigieren, ey, es waren mehr als zwei Leute. Es waren mehr als zwei Leute, oh, wacke. Es war eine der kontroversesten Statements, die wir hier seit langem rausgehauen haben, auf jeden Fall. Ja, aber vielleicht bin ich auch einfach nur zu lederhäutig, dass mich das so wenig juckt. Ja, ich glaube, wenn du jahrelang so einen Scheiß spielst, also ich habe da ja auch mal irgendwann ganz am Anfang, als das aufkam, reingeschnuppert und dachte mir auch so, macht mal, Kinder. Ihr mit eurem ADHS kriegt das besser hin als ich. Und, nee. Also da hätte ich dann einfach, aber das ist halt dann wieder dieser I just want to play my games. Und dann, if it's not for you, don't play it. Ja, ja. Weil mir macht LOL einfach Spaß. Ich finde es geil. Also ja, das meiste Kompetitive macht mir keinen Spaß, weil ich einfach nicht gut genug gette. Ja, ich mag hyper-competitive spielen. Da muss in Arbeit aussahen, sonst macht es keinen Spaß. Ich kann nicht welche Arbeit. Ja, dafür habe ich dann Assassin's Creed oder so. Das artet ja auch in Arbeit aus, wenn du alles machen willst. Oder Victoria. Und was ich auch noch beinahe vergessen habe, wir wurden gebeten, Studien zur Meinungsfreiheit und zur Anonymisierung und zur Toxizität der Kommentare rauszusuchen. Das mache ich nächste Woche, liefere ich nach. Also, ja. Meine Aufgabe. Toxizität. Toxizität. Toxizität im Feminismus. Ja. Ja. Das waren die Weltraummachen. Das mit dem Next Generation Warfare. Next Generation? Ja, Next Generation Mimetic Warfare. Aber Picard gucke ich mir nicht an. Ich habe es mir angeguckt und ich fand es so gewöhnlich und so. Und dann wiederum die Föderation, also Romulus wird zerstört und die Föderation sagt, nee, wir nehmen keine Romulaner auf. Ja. Hört sich für mich irgendwie überhaupt nicht nach der Föderation an, sondern halt, als hätte man unbedingt Donald Trump da rein wuchten müssen. Genau. Und es hilft auch nicht, dass die Hauptfigur eine Mary Sue ist, die nicht weiß, dass sie eine Mary Sue ist, und diesem Charakter kann man alles geben, wenn man ihn, also als Drehbuchautor. Die kann schon, die ist schon mehr oder weniger geflogen in der Folge und hat, obwohl sie gar nicht von ihren Kräften wusste, mal eben 4 Elite-Soldaten totgeschlagen. Also es sind so viele schreckliche Dinge drin, aber für mich der Sargnagel, der das Ganze zugemacht hat, ist, als Picard Grey Decaf bestellt hat. Also so, haha, er ist ein alter Mann, haha, er trinkt seinen Tee jetzt Entkoffein. Also Ich finde, das war so das, wo ich wirklich fast gestorben bin. Also, wer nicht hüpft, der kommt ins Gulag. Und wer Star Trek nicht feiert, der kommt auch ins Gulag. Ja, aber nur Star Trek, bitte, bis... Star Trek, ja. Nicht die S9. Nicht J.J. Trek. Babylon 5 war besser wie Star Trek. Babylon 5 bin ich nie reingekommen, ärgert mich bis heute. Babylon 5 war besser als Star Trek. Naja. Eigentlich war ja, die haben ja den Prozess auch verloren. Also die Serie Deep Space Nine baute ja drauf auf Babylon 5. Also da gab es einen Prozess dazu, den sie verloren haben. Also, Deep Space Nine wiederum fand ich gut. Fand ich auch gut, ja. Und deswegen brauche ich auch kein Babylon 5. Das ändert nichts dran, dass Picard echt nicht gut aussieht. The Man in the High Castle ist gut. Echt? Ich habe das Buch letztens endlich mal zu Ende gelesen und war underwhelmed vom Finale, aber ohne Ende. Aber gut. Ja, ich finde es halt ich weiß, ich spoilere lieber nicht. Spoiler mal, komm. Die Revolution kann selten kontrolliert werden. Deswegen, da richtet euch. Oh, sie spinnen die Geschichte weiter oder was? Bis zu einer Revolution? Jetzt. Oh. Nee. Ja, aber generell, also als allgemeingültiges Statement, alle Leute, die revolutionär veranlagt sind, ihr solltet ihr höchst suspekt und die scharf im Auge behalten sein. Also ich habe Revolutionäre an die Wand. Ich finde schön, dass ihr auch Lex in den Kommentaren im Chat noch den Ehrenplatz bekommt. Das guckst du doch auch nur wegen der Duschszene. Und The Orbit bekommt empfohlen und Firefly. Das sind auch so Sachen, die stehen auf der Liste, aber ich gucke so ungern Serien. Die nehmen mir so viel Zeit. Ja, aber Firefly fand ich auch gut. The Orbit finde ich auch sehr gut. Habe ich beide nicht gesehen. Dafür lese ich Bücher und bin gebildet. Ja, ist ja gut. Oh. Ist ja gut. Das Vergnügen ist zu spielen. Was du sagst, ändert nichts daran. Ich teile eure Gier nicht. Die einzige Karte, die ich brauche, ist das Pik Ass. Das Pik Ass. Actually, it's about neo-reactionary populist forced generational mimetic warfare with 4D chess for the soul of democratic governments. Da habt ihr's. Lasst euch nicht gendern. Auch nicht von Verfassungsrichterinnen, die es interessant finden. Kulturmarxismus. Ah, auf mein Buch natürlich. Mietebuch. Mietebuch auf. Frankfurt am Main ist rechtswidrig. Geh in den Wald. Ja. Zum Stadion.